und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der West Side Stories. Wie versprochen widmen wir uns heute noch einmal dem Wochenende 16 Karat Gold und werfen einen ersten Blick auf die Revenge Tour, die ja schon am 28. März in der Butch Cup in Frankfurt Stopp macht. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern einerseits mit Julian, den wir gleich auch begrüßen. Ich hoffe, ihr habt diesmal zur richtigen Seite geguckt, aber ich glaube hoffentlich schon. Außer du hast jetzt wieder gespiegelt und mich dran gekriegt. Und natürlich mit dem Chat bei Twitch, denn wir sind live auf Twitch. Wer also dabei sein möchte, Augen und Ohren offen halten, immer donnerstags gegen 20.15 Uhr würde ich einfach mal tippen. So, jetzt habe ich aber schon ganz schön viel gelabert. Julian, erstmal schön, dass du auch dabei bist. Ja, schön, dass wir wieder hier sind, dass du auch wieder da bist. Und jeden Donnerstag 20.15 Uhr finde ich ein bisschen hart. Also. Nein, nicht jeden, aber wenn es stattfindet, dann donnerstags gegen 20.15 Uhr. Da mal die Augen offen halten. Jeden ist natürlich Quatsch. Ja, aber zumindest jeden Donnerstag 18 Uhr gibt es einen Stream. Den könnt ihr natürlich auch sehr gerne schauen. Ja, es war ein langes Wochenende. Für mich ging es ja schon am Mittwoch los. Für uns beide dann am Donnerstag zusammen. Ja. Da genau, Inner Circle, du sprichst es schon Menge an. Eine Menge Shows, eine Menge Wrestling. Und ja, wir hatten ja schon im kleinen, knappen Ründchen so ein bisschen drüber gesprochen. Live auf Twitch an den jeweiligen Abenden, also an dem Freitag, Samstag und Sonntag nach den Shows, mitten in der Nacht im schönen Hotel. Wie gesagt, da nur kurz und knapp. Und heute gehen wir tatsächlich alle Shows durch. Ja, und du hast es schon erwähnt, angefangen hat, ist es im Turok in Essen. Mir hat sehr viel mehr Spaß gemacht als in einer kleinen Halle in Gelsenkirchen im Trainingsraum der WXW Academy. Es war eine andere Stimmung, es wirkte alles ein bisschen größer und einfach mehr nach Karat-Wochenende. Den Academy-Raum finde ich für die Heat-Shows absolut angemessen, aber ich finde für Inner Circle ist das eine sehr gute Lösung. Gerade jetzt am Karat, wo ja dann noch deutlich mehr Fans nochmal da sind, um das im Turok zu machen, oder? Ja, absolut. Finde ich von der Location auch eine sehr schöne, muss ich sagen. Ja. Sehr klein, sehr kompakt. Ich fand es trotzdem ein bisschen schwierig, die Entrances, also von unserer Position hat man gar keine Chance gehabt, die Entrances. Ich stand halt auch unter der Treppe, ja. Genau. Ja, wenn man recht klein ist und ein bisschen weiter hinten steht, wird es dann auch schwierig. Das Problem hatte ich jetzt in der Academy ehrlicherweise bisher noch gar nicht. Da jetzt aus welchem Grund auch immer schon so ein bisschen, dass man teilweise nicht mehr viel gesehen hat, aber von der Location finde ich es super schön. Also nächstes Mal früher da sein und näher und weiter nach vorne, ja. Oder VIP-Plätze und oben auf dem Balkon. Das geht natürlich auch. Ja. Müssen wir noch mal mit Ben sprechen. Ja, ich glaube, über die Matchcard, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt super viel besprechen müssen. Erstens mit Robert Dreisker gegen Katsuya Murashima, den Youngline, der gerade auf Exkursion ist, mehrfach am Wochenende im Einsatz war. Vielleicht können wir auf den ein bisschen eingehen. Da freue ich mich. Also, wir hatten ja schon mit Oscar und ich glaube, Yusho Ice heißt er jetzt. Ich bin mir unsicher, aber. Yusho Ice, glaube ich, ja, genau. Ja, irgendwie so. Ich bin da bei den japanischen Namen leider nicht ganz so drin, aber auch die beiden waren ja fantastisch in ihrer Exkursion und auf Murashima freue ich mich auch. Also der hat jetzt am Wochenende ein paar sehr gute Matches. Auch das gegen Dreisker war dann ein guter Auftakt. Ja, der hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hat eine coole Ausstrahlung, einen guten Look. Macht Spaß im Ring, also da freue ich mich auch auf mehr. Hätte mir auch vorstellen können, dass der mal bei Heat auftaucht, aber bisher leider noch gar nicht. Mal gucken. Ja gut, man weiß nicht so ganz genau. Exkursion kann ja auch immer heißen, ne? Auftritte in RevPro und man weiß ja nie so ganz genau, wo er dann gerade ist. Aber ja, vielleicht sehen wir den ja nochmal bei Heat. Auf jeden Fall sehen wir ihn ja in den etwas größeren WXW-Shows. Also auch da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Definitiv, ja. Wir hatten Bobby Ganz an der Seite von 10 out of 10 Next Level gegen M4 und Roadkill. Das konnten die Heels für sich entscheiden. M4 wurde durch Bobby Ganz gepinnt. Ja, da hatten wir ja schon mal privat geschnackt. Die beiden hatten ja in Backstage Vlog, Shotgun Backstage Vlog, so hieß er ja vorm Karat noch, wurde jetzt durch Shotgun ersetzt. Ein kleines Segment miteinander, hätte man vielleicht kurz aufbauen können, hätte glaube ich nichts gegen gesprochen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der Inner Circle ist, aber so war es einfach auf der Matchcard, war vernünftig. Miko Alana gegen Raker, fand ich auch okay. Grätsch mir rein, wenn du zu irgendwas groß was sagen möchtest, ansonsten würde ich jetzt so ein bisschen kurz durchgehen. Ehrlicherweise die komplette, also nicht, dass die Show schlecht war oder so, aber Inner Circle war einfach Schön, die Leute schon mal gesehen zu haben, aber Ja, so. irgendwie ist da jetzt nicht so groß was von hängen geblieben, muss ich Ja, sagen. so ist es ja irgendwie immer so ein bisschen, ne? Also dann hatten wir The Grind gegen die Crush Boys, da bei Charlie Titus Alexander. Da habe ich direkt gesagt, vielleicht haben sie da mit Titus Alexander den Falschen der beiden ins Karat Da gestellt. war ich Was dir da auch bei Charlie? sofort auf deiner Seite, also da habe ich dir direkt zugestimmt. Ja. Ist auch ruhig. Definitiv haben sie da, glaube ich, den Falschen reingepackt. Double Charlie mit großartigen Reaktionen. Der kam super an, hat deutlich mehr Ausstrahlung als Allein Titus das Outfit Alexander. halt, ne? Ja, Also irgendwie ja. mit dieser Latzhose und so, das wirkte alles schon so ganz cool. Titus Alexander war einfach ein Ein Wrestler. athletischer Wrestler. So. Also nee, kein Wie, schlechter. War nein, guter. absolut nicht. Aber genau. Dann dein Highlight, CSI, die, ja, waren mit der Hygiene der anwesenden Fans nicht so ganz Zu Recht. einverstanden. Aber Italien gewinnt immer in Deutschland. Ich glaube, das war eine Anlehnung damals an die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, wo Italien Deutschland in der Verlängerung damals aus dem Turnier geworfen hat. Ja, dann kam Eric Stevens raus und konnte Luca De Leone in knapp 5 Minuten wegklatschen. Ja, also haben das gemacht, was man eigentlich als großmäuliger Heel zu tun hat, oder? Ja, ich denke auch. Also das machen sie auch Kommt sich auch durchs hervorragend. Wochenende. Aber. Ja. Also CSI sind ja wirklich als unterhaltsame Heels perfekt. Also Ja. großartig. Tierney Spiderfly, Tierney gewonnen, Jay Nero gegen Johnny Robbie. Da hat man noch nicht ganz so ganz erahnen können, wie gut Johnny Robbie ist. Das hat sich erst im Laufe des Wochenendes gezeigt. Dazu später vielleicht nochmal mehr. Und ich glaube, das Einzige von Bedeutung war tatsächlich Ilya Blum und der Cowboy Way, die gegen Dieter Schwarz, Toxin und Allen Angels gewonnen haben. Denn Ilya Blum holte das Cover und wie wir alle wissen, in Nacht 2 gab es Ilya Blum gegen den One Called Manders um die Unified World Championship der WXW. Aber am Ende war es Thomas Shire, der Blum tatsächlich noch umgeklatscht hat. Und ja, auch Manders schien ein bisschen überrascht zu sein. Shire schubste dann auch Manders so ein bisschen zur Seite, ist dann weggegangen. Man hatte so ein bisschen was angeteased fürs Wochenende, was sich dann nicht so ganz ergeben hat. Aber es war zumindest Ende der Show, was ja nochmal Vorfreude vielleicht aufs Wochenende gemacht hatte. Ja, das Ende auf jeden Fall. Ich sagte ja gerade schon, dass bei mir nicht ganz so viel hängen geblieben ist vom Inner Circle, weil sich einfach fürs Wochenende nicht viel ergeben hat, abgesehen vom Main Event bzw. den Geschehnissen danach. Und da muss ich sagen, wie gesagt, die Stelle ist dann hängen geblieben bei mir im Kopf auch. Und da würde ich mir ehrlicherweise auch so ein bisschen mehr von wünschen. Natürlich jetzt nicht die großen Story-Twists, allein schon deshalb, weil die Shows nicht ausgestrahlt werden. Das ist eindeutig klar. Kann man das nicht machen. Zumindest nicht live ausgestrahlt, die werden ja aufgezeichnet und später released. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, Wrestling des Wrestlings wegen zu gucken. Außer bei Heat. Ja, selbst da gibt es ja Stories stellenweise. Ja, Also ich sag zumindest mal. kleinere Match-Stories und kürzere Fäden zwischen den Leuten, die halt eben regelmäßiger da sind. In Zeiten von Social Media, glaube ich, wäre das ja auch absolut möglich, da nochmal ein Match. Du hast ja auch genug Nebenshows, sag ich mal, wo du ja was, ne, also dann baust du halt dann den Main Event von der Wheel of Wrestling Show auf, Ja, oder? oder so Sachen wie mit Bobby Guns und M4 hätte es ja auch super nochmal aufgreifen können hier für das Ja. Six-Person-Tag-Team-Match. Und hier die Sachen, ich meine, die Sachen, die hier bei Inner Circle passieren, die kannst du ja auch perfekt filmen für Social Media und dann nochmal kurz vorm Karat raushauen, hey, das ist übrigens bei Inner Circle passiert. Kauft Ja. euch das Event, könnt ihr in ein paar Tagen sehen, aber das müsst ihr unbedingt wissen, bevor das Karat-Wochenende beginnt, ne? Weil Gut, das in ein ist paar Tagen ist relevant. schwierig, weil es einen Tag vorher ist, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Man könnte es ja abends auf jeden Fall dann hochladen. Also in der schnelllebigen Zeit des Internets, glaube ich, ist Naja, es ja alles kein Problem. Ja. absolut. Ja, dann ging es auch schon am Freitag erstmal lecker essen und dann in die Halle. Fight River Match, Jay Joshua, Starboy Charlie, Luca De Leone und Rambo. Du hast das, glaube ich, sogar verpasst, das Match, weil ihr noch im Stau standet oder so. Ich weiß gar nicht, wo wir herkamen, aber wir kamen auf jeden Fall ein bisschen Von der später an. Factory, meine ich, kamen wir am Ach Freitag. ja, richtig, richtig. Wir haben nur noch auf eine gewisse Person gewartet, die ein bisschen länger brauchte und dann professionell eingeparkt hat. Ja, hat sich alles ein wenig gezogen. In diesem Ich Tag. verstehe. Ja, naja, auf jeden Fall gab es ja das Match. Ich habe es gesehen. Der Joshua, der auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, finde ich übers Wochenende gerne jemand, den man öfter zurückbringen kann, gewann das Match auf jeden Fall. Spoiler, er musste nicht einspringen oder er durfte nicht einspringen, denn alle 16 Teilnehmenden sind heile durchs Turnier gekommen. Also ja, aber es hat mir sehr gut gefallen. Also zumindest Jay Joshua und Starboy Charlie haben sehr viel Spaß gemacht. Rambo, der wahnsinnige Reaktionen bekommt, einfach unglaublich. Ja, und Luca de Leone, der auf seine Weise auch sehr, sehr, sehr gute Reaktionen bekommt. Kommen wir zu Matches, die du auch ein bisschen bewertet hast. Ich meine, wir haben sie ja schon bewertet, deswegen würde ich sagen, so ganz super intensiv müssen wir nicht drüber reden. Ihr Ich hätte vielleicht findet ganz kurz noch eine Zwischenfrage zum natürlich. Alternate Four-Way. Also es gab garantiert schon mal einen Fall, dass jemand verletzt war und dann der Alternate Four-Way-Sieger tatsächlich einspringen musste. Gab es das schon mal aus Storygründen? Also Keine einfach. Ahnung, die Frage ist halt, ob sowas rauskommt, ne? Ja, Unbedingt. das ist auch ein guter Punkt. Das Also, stimmt wenn, dann natürlich. könnte uns das vielleicht jemand im Chat sagen. Grüße gehen raus an Pascal. Seit ich das verfolge, gab es es einmal. Ich glaube, es war damals Marius Al-Ani, der ersetzt wurde. Und ich meine, der war legit verletzt. Aber das war mein erstes Karat, da kannte ich die Namen alle noch nicht mal. Also auch Das die ist ja heute Personen noch ein nicht. Bei Problem. Namen ist das bei mir ja sowieso so eine Sache. Aber da kannte ich auch die Personen alle noch nicht. Von daher bin ich mir da unsicher. In dem Verstehe. Fall auf jeden Fall gab es keinen Ersatz und ich würde sagen, lass uns einmal schnell die erste Nacht durchgehen. Peter Jawohl. Tierney gewinnt gegen Aris. Für uns beide ja ein Finalist-Tipp gewesen, dass der hier weiterkommt. Nicht unlogisch. Aris ist ja auch jemand, den man dann, wie es auch geschehen ist, gut in ja, Multi-Man-Matches einsetzen konnte. Wie gesagt, ist ja dann auch passiert. Ja, das Finish fand ich übrigens sehr schön mit dem Kip-Up von Aris. Er hat ja diesen, ich habe ihn damals den etwas nachgezogenen Kip-Up genannt, glaube ich, beim ersten Mal, als wir über ihn gesprochen haben. In diesem Kip-Up, wo er halt seinen Oberkörper so ein bisschen nach Ja. hinten überhängen lässt und dann so langsam gerade werden lässt. Und Tihani in diesem Moment halt eben mit dem 450 Splash ankam. Fand ich sehr schön. Also Tihani hatte für mich zwei der besten Finishes am gesamten Ja, Wochenende. das stimmt. Das zweite war auch nicht verkehrt. Kommen wir später noch zu. Die Frage, weil hier nochmal die Nachfrage kommt, ob ein Alternate Four-Way-Sieger schon mal aus Storyline-Gründen später eingesetzt wurde im Karat. So dass man es halt auch weiß und nicht Ja, spekuliert. also dass es einen Verletzungsengel meinetwegen gab, dass einer jetzt attackiert wurde und dadurch rausgenommen wurde. Also jetzt nicht, weil wirklich verletzt, sondern eben wirklich für Storyzwecke. Das würde mich mal interessieren. Soll dann gegen Bushi, war das zweite Match. Da hat sich schon die Spreu vom Weizen im Tippspiel getrennt. Du warst dann nämlich bei Bushi. Ich habe gesagt, nee, nee, der Soltan, der macht das. Und Soltan hat es gemacht, kam hier weiter gegen Bushi, der schnell raus war. Ein Match, was jetzt nachhaltig in Erinnerung geblieben ist bei der Masse an Matches. Das war eher im nächsten Match der Fall, finde ich. Thomas Scheier gegen Chihiro Hashimoto, die wahnsinnig gut war. Auch für Femme Fatale schon angekündigt wird. Ein super Pick meines Erachtens, freue ich mich mega drauf. Und auch ein Match, was mich hier gefallen hätte, Julian, oder? Ja, definitiv. Also die haben sich ja ordentlich aufs Mett gegeben und Mett ist auch ein gutes Stichwort, denn Fleisch war da auch im Spiel. Ja. Das war ein ordentliches Gebolz und das hat super Spaß gemacht zwischen den beiden. Shia, der so ein bisschen healiger agierte. Hashimoto, von der ich kannte die jetzt nicht. Du kanntest sie, glaube ich, vorher so ein bisschen. Du hattest schon mal Ja. gesehen. Aber die hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und ich freue mich tatsächlich auch sehr drauf, sie bei Femme Fatale wiederzusehen. Die hat in allen Matches, in denen sie aufgetreten ist, jedes Mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also guter Pick fürs Turnier und guter Pick für zukünftige Events. Ja, wir hatten ja ein bisschen spekuliert, also ich zumindest, weil es die einzige Frau im Turnier ist, dass sie weiterkommt, aber man hatte mit Thomas Scheier eigentlich viele offene Rechnungen. Ja, kommen wir später noch zu, ob die beglichen wurden oder nicht. Eric Stevens gegen Bobby Ganz, ja, war das vierte Match. In Ordnung. Also ich sag mal, das war halt auch unglücklich an der Stelle, wo es, glaube ich, einfach wenig in Erinnerung bleiben konnte. Weil danach gab es dann auch schon ein Segment, hat man auch schon besprochen, Jay Nero, das zog sich ja durch das ganze Wochenende, die den Women's Title auf einmal dabei hatte, der aber auch Ende Sonntag immer noch nicht offiziell wieder eingeführt war, auch wenn jetzt gefühlt das erste Match schon aufgebaut wurde. Aber du hast es schon gesagt, so eine Women's Division, die gut aufgebaut ist, wird dem Produkt gut tun. Ja, definitiv. Also du hast mit Janeiro natürlich eine, die regelmäßig da ist, die, ich würde schon behaupten, auch die Women's Division wahrscheinlich nicht alleine tragen kann, aber mit den richtigen Gegnern definitiv stärken kann. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, seit der Titel halt vereint bzw. eingestellt wurde mit der World Championship, ist in der Women's Division nicht mehr viel los gewesen. Also rein theoretisch wurde ja damals gesagt, es dürfen jetzt auch Frauen um den World-Titel antreten. Ist das vorgekommen? Ich glaube gar nicht. Also ich kann mich Ne, zumindest nicht dran erinnern. wüsste ich jetzt auch nicht. Also seit Mascha damals den Titel gegen Robert Robert Dreisgau verloren hat, verloren ja. hat, genau. Ich glaube, seitdem gab es nie wieder eine weibliche Herausforderin auf den World Title. Und das finde ich halt super schade, dass man eben ja solche Schritte geht. Klar, aus dem logischen Grund, du hast nicht viele Damen damals gehabt. Das ist ja ehrlicherweise immer noch nicht, Hast du aber. ehrlicherweise wirklich immer noch nicht so wirklich. Aber ja, mal abwarten. Vielleicht hat man tatsächlich Pläne, so ein paar Also musst du ja. Also Leute einzufliegen. Also. du kannst jetzt ja schlechten Titel wieder einführen und den dann genauso stiefmütterlich behandeln wie vorher. Ja. Das stelle ich mir dann lassen halt weg. So, ne? Also eigentlich musst du ja sagen, so, wir haben jetzt einen Pool an Leuten gescoutet, haben ja auf dem Schirm, die wir jetzt bringen, ob es jetzt Leute aus Deutschland sind, Leute aus, ne, wie Jane Hero, wie Dani Luna, Aus dem UK, genau. Orchi, die ja auch im Laufe des Wochenendes wieder da war. Ja, oder eine Madison Bailey aus Dänemark. Beispielsweise, genau. Du Stephanie Mays hast. gibt es ja trotzdem immer noch irgendwo. Du hattest jetzt auch hier den Pitbull. Jessie J Jesse J, hat sie genau. da. Also theoretisch gibt es ja Namen, die du auf jeden Fall einsetzen könntest. So, von daher, ja, hoffen wir mal, dass sie da was vorhaben. Ja, ich drücke da wirklich die Daumen, weil ich da auch mich sehr darüber freuen würde, über eine vernünftige Women's Division, muss ich sagen. Ja, da gehe ich absolut mit. Die erste richtige Überraschung für mich, einfach von der Leistung her und wie viel Spaß er gemacht hat, war für mich Allen Angels, ehemaliger AEW-Wrestler. Ich kannte ihn auch, aber da halt immer nur, ich sage jetzt mal, untere Midcard, wenn überhaupt, damals als Teil ne, der Dark Order. Die Nummer 5. Ja, aber das Match gegen Titus Alexander war richtig gut. Also Allen Angels hat generell über das ganze Wochenende richtig Spaß gemacht, ist jetzt eh auch erstmal in die zweite Runde gekommen. Wahnsinnig gut. Also, ich war sehr unterhalten von Allen Angels, oder? Also, wie ging es dir? Ging mir ähnlich. Also der hat mich auch, das heißt überrascht, jetzt nicht unbedingt überrascht, weil der war ja schon mal bei der WXW in einem Match gegen Ilja Blum. Als Habe ich, Bounty Hunter ja, genau, vom quasi, oder? Vorwerk damals noch geschickt. Ja. Auch das hatte ich damals als eins der besseren Fly-In-Matches bezeichnet, weil damals war die Phase, als wir mit Super Crazy Oh und ja. Ricky Marvin einige eher Ja. mittelprächtige Fly-Ins hatten in der Phase. Oh ja. Da war Allen Angels damals wirklich ein ziemlicher Lichtblick. Und auch heute war, oder was heißt heute jetzt nicht heute, sondern zum Karat, war er auch in sehr vielen guten Matches beteiligt und in sehr starken Matches, hat mit guten Leistungen überzeugt und hat mich auch sehr gefreut, dass er die erste Runde überstanden hat. Wer ebenfalls die, ach nee, da kam noch eine Ankündigung. Mercedes Martinez ist auch bei Femme Fatale. Ja, ist jetzt kein ganz kleiner Name. Bin mir unsicher, wie viele Tickets jetzt jemand wie Mercedes Martinez verkauft, aber ich glaube, schlecht im Ring wird sie nicht sein. Also kann auch durchaus unterhaltsam am Wochenende werden. Ja, ich kann Ja. mir schon vorstellen, dass sie auch ein paar Tickets verkauft. War ja zumindest auch bei WWE, bei AEW unter Vertrag. Ist ja schon auch ein vernünftig großer Name. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie zumindest ein paar verkaufen wird. Im Chat steht auch, Grüße an Marco, war nie großer Allen Angels Fan, aber war auch positiv überrascht. Was ich abseits davon von ihm kannte, war halt Mittelmaß. Ja, so ging es mir halt auch, aber ich meine, gut, bei AEW hat er jetzt nie die ganz große Chance gehabt und ansonsten waren es auch oft halt kürzere Matches, aber ja, jetzt konnte er halt wirklich auch mal in längeren Matches zeigen, was er so drauf hat und hat halt auch so ein bisschen seine, ja, ein richtiges Alleinstellungsmerkmal vielleicht nicht, aber. Irgendwas, was ihn so ausmacht. Also er wirkt jetzt nicht so 0815, sondern man dachte, ach ja, irgendwie schon cool, was er da so macht. Also, Ja. ja. Ebenfalls eine Runde weiter, Tetsuya Naito gegen Dieter Schwarz, trotz aller sehr ruhig vorgetragenen Buhrufe oder Anfeuerungen oder wie auch immer, konnte sich der Japaner durchsetzen, ist in Runde 2 eingezogen. Nicht so wie sein Tag-Team-Partner Bushi, also Naito, ja, aber es war auch einfach auszuschließen, dass er hier gegen Dieter Schwarz rausfliegt. Also das war einfach nicht drin. Ja, nee, wir haben das Geschriebene an der Wand ja schon vorher lesen können, dass man Dieter Schwarz über die letzten Wochen ein bisschen stärker dargestellt hat, ein paar Siege mitgegeben hat, dass er eben gegen Naito ein glaubwürdiger Gegner sein kann. Aber wenn du eine Naito einfliegst, lässt du ihn nicht im ersten Abend verlieren. Also da, Ja. nee, das war von vornherein ausgeschlossen, ja. Ja. Danach. Für mich die Überraschung, Yamato gewinnt gegen Axel Tischer. Kein Plan, was man mit Axel Tischer vorhat. Ich stecke jetzt ja eine Fehde um den anderen Titel, da kommen wir dann auch noch ein bisschen zu. Ist Ja, das weiß jetzt, ich ist das eine nicht. Fehde? Würdest du sagen, das ist eine Fehde? Nach dem Shotgun in letzter Woche würde Ah, ich schon okay. sagen, ja. Ah, so ein Ehrlicher. bisschen was. Ja, ich weiß nicht. Also ich. Oh, ich finde es super schwierig, weil Tisha und genauso wie mit Moodle ja auch, also KXS, ne? Es ist halt, wir haben es schon öfters angesprochen, es ist, mal sind sie in guten Stories mit drin, ganz oben dabei, Titelmatches, Tag-Team-Titelmatches, und dann verschwinden sie einfach mal wieder, machen wieder ihr eigenes Ding und irgendwie ist da nie so wirklich eine Erklärung hinter, was da jetzt los ist so genau. Ja, auch in den, ja, im heutigen Vlog, ist ja kein Vlog, im heutigen Shotgun, war Mudo drin. Du hast es ja noch nicht ansehen können. Er war in dem Segment von CSI und Dieter Schwarz eigentlich ganz unterhaltsam, weil, also, Luca De Leone wird es nicht nach Frankfurt schaffen. Ich glaube, es war Frankfurt. Und Nordino war nicht begeistert davon. Und Mudo saß die ganze, also die beiden standen halt an der Couch und Mudo saß da die ganze Zeit und hat sich irgendeinen Energy Drink, glaube ich, reingehauen. Dann kam Dieter Schwarz dazu und hat gesagt, was ihm bei der WXW am meisten am Sack geht, ist Leute, die einfach nur Spaß haben wollen und deswegen wird der Nordino halt eine Lektion erteilen und hat ihn da halt gleichzeitig in so einen kleinen Wristlock genommen. Und Mudo saß einfach die ganze Zeit auf der Couch und hat sich einen Energy reingebölkt und einfach nur geguckt. Ja, also irgendwas wird man da auch vorhaben, ich weiß halt nur nicht was. Ja, Der Mudo hat den Empire gemacht, nee, kann man nicht sagen, weil Empire ist ja teilweise, also in den Segmenten, wo er drin ist, Teil der Storyline. Das ist ja bei Mudo in dem Fall noch nicht unbedingt der Fall. Zumindest weiß man es nicht. Vielleicht kann auch ein Bierchen gewesen sein. kann mir Rotten Mudo, meinst vorstellen. du? Ja. Ja, es kann sein, dass es in Richtung Rotten Mudo. Ja, irgendwas muss es, irgendeine Änderung muss es auf jeden Fall geben. Da. Ja, also mit Mudo kannst du halt theoretisch so viel machen und irgendwie zieht man da nie so wirklich den. Ja, wie sagt man das denn auf dem Deutschen? Man zieht ja nicht so wirklich. Man zieht nicht durch, sagen wir es so. Sondern man, ja, hört einfach irgendwie auf. Man deutet so viel an, auch jetzt hier mit Tischer und Mudo. Der eine buckt sich da selbst rein, der andere soll sich qualifizieren, das funktioniert nicht. Ja, vor allem hat Und man da auch gar nichts da mehr ist auch drauf, gar nichts mehr draus gar nicht mehr geworden. drauf eingegangen. Nee. Also wurde nicht drüber gesprochen, weder von Mudo noch von Tischer, noch in irgendwelchen Backstage-Segmenten, in dem ersten Shotgun nicht. Im zweiten kann ich jetzt nicht bewerten, habe ich nicht gesehen, aber so es klingt da auch nicht. Also die Spannung zwischen den beiden, keine Ahnung, wo die hin sind, ob die noch da sind, ob das vielleicht da schon der Split gewesen sein soll. Es ist einfach sehr undurchsichtig für mich. Ich meine, wir haben Also. ja die beiden Shows da bei denen zu Hause. Leipzig-Dresden ist ja eine Doppelshow irgendwann, ich meine im April war es, 11. oder 12. April. Zwei Wheel of Wrestling-Shows, vielleicht geht in die Richtung was. Das sind ja zwei Shows, wo man gut aufeinandertreffen kann. Vielleicht eskaliert es in die Richtung irgendwo. Ich meine, eigentlich müsste es ein Match der beiden ja auch irgendwo da machen. Das wäre in Frankfurt schon ein bisschen verschwendet gewesen. Das stimmt natürlich. Aber irgendwie muss man es ja trotzdem aufbauen, dass sie da auch das Match dann gegeneinander haben. Ne? Also klar, du hast noch ein paar Shotgun-Wochen vor dir, sicher. Du hast zwei Shows, wenn du es bei der dritten jetzt machen willst. In Frankfurt könntest du was machen, in Dresden und dann bei Leipzig den Payoff, theoretisch. Ja. Theoretisch ginge das. Theoretisch. Ja, Ja, aber ich gucken bin wir da, mal. also ich bin da jetzt auch nicht unbedingt optimistisch, sagst du, in der Theorie könnte das sein. Ja. Also die Vergangenheit hat uns halt gelehrt, dass bei den beiden, ja, wenig Ergebnisse bei rumkommen in den Geschichten. So, das ist leider sehr, sehr schade, finde ich. Ja, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt und so. So ist es. Wer nicht D'Amato auf der gestorben. anderen Seite auch eine Überraschung für mich. Fand ich auch sehr gut. Hat mir auch gut gefallen. Ich meine, dass er ein super Wrestler ist, hat ja eine riesen Vergangenheit, war ja auch überall ein großer Name. Konnte mir bei beiden einfach nicht vorstellen, dass sie in Runde 1 rausfliegen. Das war für mich eine sehr, weiß ich nicht, also da hätte ich eher bei Eric Stevens oder Bobby Ganz gesagt, dass keiner von denen weiterkommt und dafür Yamato und Axel Tischer von der Stellung her, vom Standing her. Wie gesagt, dass Axel Tischer jetzt wieder ein Erstrunden aus hinnehmen muss, ja, hat mich überrascht. Aber ja, Yamato in Runde 2, dem schloss ich natürlich auch Ahura an. Ja, ich glaube, wer einen kleinen Rant über das Babyface-Booking und Ahura Cena hören möchte, guckt einfach nochmal in die West Side Stories live nach Nacht 1 rein. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wiederholen, oder? Nee, wir können vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, dass es auch meiner Meinung nach genauso unsinnig war, einen Shotgun-Champion ins Turnier zu stellen, wenn du ihn in Runde 1 direkt rausfliegen lässt. Klar, kannst du natürlich damit Titelmatches am nächsten Abend offen halten und kannst sie veranstalten. Auf der anderen Seite sieht der Champion dadurch natürlich auch super doof aus. Also. Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt nach einem, weiß ich nicht, wie vielminütigen Niederlage unbedingt doof aussieht Naja, gegen so wie das den Match Topstar. geendet ist, sah er schon ziemlich doof Das aus. stimmt. Aber das hat ja nicht unbedingt was mit Turnier- und Nee, Erstrunden-Aus zu das ist tun. Wenn du richtig. es vernünftig machst, ginge das schon. Aber man kann sich schon die Frage stellen, ob Midcard-Champions überhaupt ins Karat müssen. Weil was machst du dann, wenn der Kayfabe-mäßig, was machst du, wenn der gewinnt? Dann hat er nachher irgendwie zwei Champions, drei Championships oder keine Ahnung. Das ist Genau. ja auf Dauer immer ein bisschen doof, ne? Deswegen haben sie damals, oder deswegen fand ich es auch tatsächlich sinnvoll, dass die im König der Catcher-Turnier die beiden Champions zwar reingepackt haben, also Shotgun und European, aber zumindest in getrennte Gruppen voneinander, dass man da ja nicht irgendwie in komische Gefilde kam. Also selbst da hätten die nicht unbedingt reingemusst, aber zumindest waren sie da voneinander getrennt. Ja. Ich finde, da ist halt nochmal was anderes so ein bisschen, weil wenn du König der Catcher wirst, steht dir jetzt grundsätzlich erstmal nichts zu. Das kommt auch noch dazu. Wenn du das Karat gewinnst, steht dir halt ein Match um die World Championship zu. Da finde ich, haben halt amtierende Champions meines Erachtens nichts verloren. Und du hast ja genug Fly-ins und keine Ahnung was. Also ein Jay Joshua hättest du ja auch fürs Karat nehmen können, Na klar, den hättest du auch beispielsweise. einfach so reinpacken können, sicher. Also das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. So. Oder auch ein Ja. Starboy Charlie hätte jetzt auch nicht unbedingt gestört oder was auch immer. Nein, ganz Also. im Gegenteil, hätte ich sogar behauptet. Ja, so von daher, ich glaube, die Möglichkeiten wären da gewesen. Mittags, zweiter Tag. Western Extreme Wrestling, Independent Wrestling Summit. Ganz schön viel Wrestling in diesem Satz gewesen. Sechs Matches, die zu unterhalten wussten. Wir fingen an mit West Coast Andrew Cass gegen Starboy Charlie. Ja, es war ein Titelmatch und dass das nicht bei so einer Nebenshow am Karatwochenende wechselt. Also wir hatten drei Titel, vier Titelmatches. Ja, wo jeweils der Champion natürlich verteidigt hat, also alles andere hätte mich halt auch überrascht. Ich kann weder zu den Matches noch zu den Ligen so super viel sagen, deswegen unterbrich mich gerne, wenn du dazu was sagen möchtest. Ja, Gut. ich finde das erste Match hat direkt schon mal ein bisschen das Tempo gesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Starboy Charlie war da auch schon wieder ein Name, der ja durchaus Augen auf sich gezogen hat, würde ich behaupten. Ne? Wieder mit seinem Style, mit seinem Look und generell auch mit seinen Aktionen im Ring. Den hätte ich mir wirklich im Karat gewünscht. Den hätte ich gerne gehabt. Der hätte Spaß gemacht. Ja, so hatten wir ihn bei einigen Nebenshows. Ist ja trotzdem oft zum Ah, Einsatz okay. gekommen. Zweite Match: Nico Angelo gegen Gabriel Fuerza. Muss ich zugeben, habe ich nicht mehr die allzu größten Erinnerungen dran. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr direkt an das komplette Match erinnern, aber Nico Angelo ist mir auch gut in der Erinnerung geblieben, also gut im Gedächtnis geblieben als ein Ja, der war später auch Deutscher. nochmal in einem anderen Match im Einsatz, richtig? Der kam bei We Love Ja, ich Wrestling, glaube glaube ich, nochmal ja, zum Einsatz, genau. ne? Ja, dann fand ich ihn auch sehr unterhaltsam. Corey Zero gegen Milas Schmidt um die Fury Championship. Also alle sagen immer Schmidt, aber es ist eine Franzosin und wird ohne CH geschrieben. Deswegen finde ich es immer ein bisschen merkwürdig. Heißt wahrscheinlich, also ich hätte eher Smith gesagt, aber gut, ich will jetzt nicht um Aussprache diskutieren. Fury Championship, Corey Zero ging als Champion rein und wieder raus. Eigentlich schade, Milas Schmidt fand ich deutlich unterhaltsamer als Corey Zero. Aber hey, ich verfolgt Fury jetzt ansonsten überhaupt nicht, von daher kann es mir grundsätzlich eigentlich relativ egal sein. Es war ein sehr, sehr gutes Frauenmatch. Also auch zwei Namen, wo ich sagen würde, die könnten auch gerne nochmal wiederkommen. Definitiv. Also von Corey Zero habe ich auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ich habe die auch schon ein paar Mal woanders gesehen. Mila Schmidt sagte mir jetzt vom Namen was, da habe ich zwar nicht so viel gesehen. Aber ich muss dir recht Viel bei geben, GWF die. gewesen. Ja, genau. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her, meine ich, ne? Also nicht jetzt in Das kann sein, ich habe Vergangenheit. jetzt auch ewig nicht mehr reingeguckt. Ja. Genau. Nee, aber an sich, die hat mir auch sehr gut gefallen. Und wie du sagst, zwei Damen, die auf jeden Fall für die Women's Division auch gerne wiederkommen dürfen. Vierte Match, Jay Joshua, haben wir schon drüber gesprochen, hat richtig Spaß gemacht, gewinnt gegen Joe Lando nach einem Piledriver, war ein sehr, sehr gutes Match, aber ich meine, das ist auch von RevPro. Und ich glaube, wenn man sich jetzt Europa anguckt, es wird schwer, wirklich eine bessere Promotion zu finden als RevPro, so von der reinen Leistungsdichte her. Und wenn die dann ein Match präsentieren, dass da ein richtig gutes Match bei rumkommt, da musste man eigentlich von ausgehen. Ja, natürlich. Also, Fünfte. damit ist alles gesagt, ja. Ja, ich gehe auch direkt weiter. Genau. CVW Absoluto Championship Toxin gegen Spiderfly. Ja, Toxin gewinnt. Ja, es war das, was man erwartet hat, irgendwie, ne? Also zwei maskierte Mexikaner, da erwarte ich High Flying, da erwarte ich hohes Tempo, das gab's. Auch kein Match, was jetzt unbedingt nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Stellenweise ein bisschen unsauber hatte ich den Eindruck. Was mir in Erinnerung geblieben sind einige Spots, wo man eindeutig gemerkt hat, dass sie halt eben einstudiert waren. Also das war, Ja, eins mit in ne, der Ecke das. ist mir in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall, wo er nur hochgesprungen ist, um den Move Ja, abzubekommen. genau. Und ich dachte so, du wärst da im Leben, wärst jetzt Kayfabe, wärst du da niemals hochgesprungen. Du bist ja jetzt nur hingesprungen, um halt einen Move abzukriegen. Genau. Das ist Davon gab es irgendwie so zwei, dann. drei weitere noch in diesem Match, wo man klar gemerkt hat, okay, das ist ein anderer Stil halt eben, ne? Also das ist halt Lucha Libre, wo man halt wirklich mehr auf diese Spots setzt. Ja. Ist natürlich in dieser oder während dieser Show deutlich aufgefallen und rausgestochen, weil es hier so häufig vorkam und die anderen Matches schon mehr drauf gesetzt haben, legitim rüberzukommen. Ja, es war halt auch das einzige Match wirklich mit Luchadores, ne? Ansonsten Genau. hattest du halt viel, ich sag mal, europäisches Wrestling. Gut, klar, du hattest zweimal West Coast, was jetzt aus Amerika ist, aber auch das steht ja nicht unbedingt für Lucha Libre und Spot Wrestling. Und genauso war es halt in den anderen Matches auch. Auch im Main Event Johnny Robbie, da bin ich dann tatsächlich Fan geworden. Die ist ja wirklich in allem, was sie tut, sehr unterhaltsam. Die ist richtig gut im Ring, die hat eine gute Ausstrahlung, gute Mimik, gute Gestik, kann die Dinge gut rüberbringen, ohne zu übertreiben. Ja, kommt in Anführungsstrichen leider aus Amerika. Das heißt, die wird man wahrscheinlich nicht so oft sehen. Aber wenn die wiederkommt oder für Femme Fatale sogar angekündigt wird, da hätte ich schon Spaß dran. Ja, würde ich unterschreiben. Mikko Alana fand ich auch nicht schlecht, aber Johnny Robbie ist da doch deutlich herausgestochen in diesem Match und ja, wie du schon sagst, gerne wieder, auch wenn es ein weiter Weg ist. Ja. So, dann hatten wir, lass mich Mittagessen. kurz gucken, Mittag, nee, stimmt gar nicht, Nee, erst hatten stimmt wir gar noch nicht, ein da ging bisschen, die oder? Show nach. Mein Gott, so Oder war ein viel bisschen Wrestling. sogar vor, ich weiß gar nicht mehr. Genau, Ambition, es gab eine Absage, Chris Ridgway konnte nicht losreisen, aber ich glaube, Julian, das war für Fans ein guter Ersatz, der da gefunden wurde, aber dazu kommen wir, ja, weiß ich nicht, kommen wir gleich. Erstmal Thomas Shire gegen Henry Faust. Ich glaube, Henry Faust, du fandst Henry Faust sehr unterhaltsam, oder? Warst du das Ich fand nicht? den cool, ja, doch, Ja. doch. Also ich kannte den vorher überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört, aber nicht nur hier, sondern der war ja auch bei Wheel of Wrestling am Sonntag. Da hat er mir auch Spaß gemacht. Also ein cooler Typ, fand ich. Ja, bei Real of Wrestling tatsächlich in einem sehr zufällig gewählten Tag Team Match. Kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Ja. Kazuya Murashima gegen Emil Völler gewonnen. Achso, Thomas Shire hat das Auftaktmatch gewonnen gegen Henry Faust. Thomas Shire, der letzte Ambition-Sieger, Fragezeichen. Dieses Jahr war es ja leider kein Turnier mehr. Genau, also momentaner Titelträger sozusagen, konnte auch hier gegen Henry Faust gewinnen. Das gleiche halt Kazuya Murashima, der sich gegen Emil Völler durchsetzen sollte. Das war Ja, mir viel zu kurz, fand ich. Ja, Emil Völler ist aber auch eh nur so ein Enhancement-Ding. Irgendwie, wenn so ein Platz noch gefüllt werden muss. Also hat mich auch gewundert, dass er in so einem Format überhaupt dabei ist, irgendwie, oder? Also Ja, sie hat ja schon fand eher so ich. einen technischen, ja, so einen eher technischen Stil, würde ich behaupten. Geht natürlich wahrscheinlich in Richtung Submission bei so einem Event, statt in Richtung Knockout, würde ich behaupten. Ja, ich meine, so kam es ja auch nur Ja, andersrum. naja. Nee, aber. Fand ich schade, dass das Match so schnell vorbei war. Also generell, das lässt sich aber zu vielen dieser Matches sagen. Es ist halt ein bisschen, ne? Die sind halt Ja. generell meist nicht so wahnsinnig lang. Ja, wir können vielleicht gleich am Ende nochmal drüber sprechen, über Ambition, das Nicht-Turnier und diese kurzen Matches. Ist vielleicht nochmal ein Fazit zu ziehen zu der Show. Lohnt sich vielleicht nochmal. Ja, können wir nach dem Superfight machen, weil der war ein bisschen länger. So Ja. das Gegenbeispiel dazu. Ja, Kev Lloyd kam, ich glaube, das einzige Match am Wochenende gegen A-Game Joseph Alexander. Boah, vielleicht unterschlage ich hier was, aber das war für mich irgendwie so das uninteressanteste Match. Also, A-Game Joseph Alexander kannte ich nicht, ist mir jetzt auch nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Kev Lloyd kannte ich schon. Ich glaube, gefühlt bisher auch nur bei ihm ein bisschen angetreten. Ich glaube, der war letztes Jahr auch schon da, ne? Ja, letzte oder vor 2 Jahren. Ja. Aber auch kein, weiß ich jetzt auch jetzt nicht, wo ich sage, Mensch, cool, dass der da ist und das bringt gerade super viel Mehrwert. Und, also, wäre das Match nicht auf der Card gewesen, hätte man es, glaube ich, nicht vermisst. Nee, wenn man sich mal anguckt, wie groß diese Card war mit 9 Matches, ich hätte da tatsächlich auch eins weniger oder vielleicht auch zwei weniger sehr begrüßt, muss ich sagen. Facemudo war hingegen dann da, ja, also wir freuen uns ja zumindest immer, Facemudo zu sehen, unterhaltsamer Wrestler, hat ganz klar Heel geworkt, sogar eine Geldstrafe bekommen, 20% seiner Gage, ich weiß gar nicht mehr, was er alles gemacht hat, aber hat sich zumindest nicht sehr regelkonform verhalten, konnte dann gegen Ich glaube, Sascha. da ging es um Angriffe gegen Gegner am Boden, was ja verboten ist bei Ambition. Okay. Ich wusste es nicht mehr hundertprozentig, was das war. Auf jeden Fall hat er eine Geldstrafe bekommen, konnte aber trotzdem gewinnen via Knockout. Ja, Fast and Mudo ist für so ein Konzept natürlich wie gemacht mit seinem Kampfsport-Hintergrund, ja sehr technisch, aber auch sehr hard-hitting, also eigentlich genau die beiden Sachen, die da gefragt sind. Ja, total. Was ich nicht verstanden habe, ist ein Sascha Kehl, warum der für diese Show so, jetzt nicht out of nowhere, aber so irgendwie Out of unter der nowhere. Hand angekündigt und gebucht wird, ohne dass er irgendwie groß, ja, einfach da. Soll Face worken, der wirkt auf mich absolut null wie ein Babyface in dem Fall. Also für mich waren das hier zwei Heels, die gegeneinander angetreten sind. Gut, er war jetzt schon das Face, aber halt in dem Match, ne? Ja, natürlich, aber auch nur weil Mudo Heel ist und nicht weil er Face war. Also Mudo hat ihn ganz klar überschattet und. Der macht doch nicht mehr viel. Der ist noch ein bisschen Nee, in genau. Zypern tatsächlich am Zypern, Start, sehe genau. ich Und der war, gerade. glaube ich, Bisschen in irgendwann. Griechenland. Und Irgendwann. war 24 war er nochmal da als Keel Ja. Holding mit Aaron Insane damals. Genau. Da konnte ich mich noch dran erinnern und selbst da dachte ich mir, boah, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, da war es ja, glaube ich, auch eher so ein, So ein One-Night-Only-Ding oder sowas. genau, Oder so so ein für die Fans, Special-Ding. die ihn halt von damals kannten, noch von Ja. der Keel Holding und so. Ich glaube, Pascal war damals auch recht begeistert. Ja, naja, war vielleicht, ich glaube, ein paar werden sich bestimmt nochmal gefreut haben, ihn zu sehen, aber am Ende ist er hier dann auch besiegt worden. Jeremy Wyatt, der aufgrund eines anderen Matches nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, konnte sich dann gegen Liam Slater durchsetzen. Warum Liam Slater hier runtergeflogen ist, kann man dann, weiß ich, ja, aber Naja. das denke ich mir bei Ambition irgendwie oft, warum, also so ein Kev Lloyd, Liam Slater, die treten dann einmal für 4,5 Minuten auf. Ein Riesenaufwand irgendwie, ne? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also dann setzt sie doch wenigstens noch bei der anderen Show mit ein, aber das ist Ja. ja wirklich komplett verschenkt. Axel Tischer gegen Dieter Schwarz, ja, gewann Axel Tischer, Dieter Schwarz, nicht viel gewonnen bis zu diesem Zeitpunkt. Aber am nächsten Tag sollte er die Herzen gewinnen. Die Richtung. Hashimoto gegen Kanji. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Eins der. Ja, eins der zwei besten. Also, ja, vielleicht sogar das beste Match. Ich würde sagen, doch mit Abstand für mich das beste Also Match bei der wrestlerisch Show. oder actiontechnisch auf jeden Fall das Beste Ja. an diesem, an dieser Show, Ja, definitiv. Ja. Hashimoto macht einfach richtig Spaß und Kanji ist auch echt super. Ja, Kanji kannte ich vorher gar nicht, habe ich noch nichts von gesehen. Aber die hat hier gezeigt, dass, also die hat mich hier überzeugt und ich glaube, die hatte auch am Sonntag nochmal ein Match. Das Ja, war auch ein sehr, sehr cooles im ich hatte Main sie Event, was tatsächlich schon stattgefunden mal bei hat. Rev Pro Live gesehen, letztes Ah. Jahr, als ich drüben war. Ja, da war sie schon sehr unterhaltsam. Die hatte letztes Jahr auch ein Programm mit Mercedes Moné. Also durchaus ein interessanter Name. Ja, und wie du sagst, sie hatte dann nochmal ein Match am nächsten Tag, kommen wir dann auch noch Ja, zu. auch gerne was für die Women's Division übrigens. Absolut, ladet die ein, bringt die zu Femme Fatale, lasst sie das gewinnen und setzt sie danach auch weiterhin ein. Vielen Dank. Ja, dann Bobby Ganz gegen Chris Rich. Ach nee, der hatte Einreiseschwierigkeiten. Und wer kam dann raus, Julian? Nordino! Ah. Ja. Und Nordino, die wenigsten werden es gesehen haben, aber ihr könnt es bei uns auf der TikTok-Seite alles nochmal nachhören. Bobby Ganz hat geschummelt. Er hat Nordino an den Haaren gezogen. Ja, ich habe es genau gesehen. Ich habe direkt darauf hingewiesen. Aber der Referee leider nicht in der Lage, das zu sehen. Das, ja. CSI werden einfach unfair benachteiligt. Und Ja. ich finde, das muss langsam aufhören. Spaß beiseite, Bobby Ganz hat das Match natürlich gewonnen. Nordino hat aber deutlich mehr Offensive bekommen, als ich eigentlich gedacht Das hätte. Ich stimmt. dachte, das Ding ist in 1,5 Minuten durch oder so. Es ging dann aber doch ein paar Minütchen. Also ungefähr, ja, 4 Minuten. Wirklich nur Ja. vier? Okay, das kam mir doch ein bisschen länger vor, muss ich sagen. Also vor allem, weil Nordino, wie du sagtest, ja auch schon ein bisschen mehr Offensive hatte. Ja, ich glaube, ja, keine Hat ja schon ein Ahnung. bisschen Ich hätte jetzt abgewechselt. gesagt, das passt, aber ja. Also so Also, 5-6 hätte ich schon getippt. es waren 4. So, Okay. Keine 6 oder 7? ja, das hatte ich eigentlich vermutet, dass du eher darauf gehst. Warum du auf 5 oder 6 gehst, Ich naja, wollte es erst musst du selber anteasen und wissen. dann aufbauen. Egal. So, dann das zweite Match, was über 10 Minuten ging. Minoru Suzuki gegen Danny Jones. Ja, Danny Jones ist natürlich ein super Typ für so ein Ambition-Ding, aber ich glaube, ja. Wenn du nachschlägst, wer könnte bei Ambition reinpassen, dann findest du wahrscheinlich Minoru Suzuki. Es war sehr unterhaltsam, weil Suzuki einfach so also fühlt hat der einen trockenen Humor, aber im Wrestling. Also ich kann es nicht anders beschreiben irgendwie. Und das war schon ganz unterhaltsam. Das tat gerade so eine Show wie Ambition dann am Ende doch nochmal gut. Es war. Ja, es ging 10 Minuten. Man konnte zwischendurch ein bisschen lachen über die Mimik dann von Suzuki. Das hat er schon ganz gut gemacht. Hat dann auch gewonnen. Hat auch gesagt, er möchte nochmal bei Ambition antreten. Hat sich beim Publikum bedankt. So, ja, das war dann schon in Ordnung. War ein ganz netter Abschluss. Ja, war, glaube ich, auch wichtig, dass man da nochmal so ein Match bekommt, wo man dann wirklich mit einem Lächeln aus der Halle rausgeht. Um mir ging es zumindest so, um dann nicht so ein bisschen, ja, jetzt nicht frustriert, aber enttäuscht von dieser Show zu sein, die mir jetzt irgendwie nicht viel gegeben hat, muss ich sagen. Also, wenn die nicht im Pass mit drin gewesen wäre, im Festivalpass, hätte ich da einen Mittagsschlaf gemacht an der Zeit. Also, das klingt Es fies, steht aber. auch im Kommentar unter der Show bei uns: Negativ die Abschaffung des Miniturniers. So sind Sieg und Niederlage noch überflüssiger als ohnehin schon. Verstehe ich ehrlicherweise nicht. Murashima konnte mich nun auch live überzeugen. Ach so, okay. Gut, also da geht es dann noch um Suzuki und Murashima. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Die waren beide gut, aber das ist ja eigentlich der Kommentar, auf den wir auch immer wieder hingewiesen haben und der, glaube ich, auch vielen Fans so geht. Wenn du schon sowas wie Ambition machst, dann mach's doch um den kleinen Pokal. Das tut doch nicht weh. Also die Matches sind, gut, das ging jetzt über 10 Minuten, aber du hättest ja auch wirklich die beiden Superfights. Du hättest, weiß nicht, Hashimoto gegen Kanji, Suzuki gegen Danny Jones, hättest du als zwei Superfights machen können. Einen vorm Halbfinale, einen vorm Finale. Und dann hättest du noch 8 Leute ins Turnier gepackt und dann wäre die Show doch zumindest runder gewesen. Und es hätte niemandem wehgetan. Es hätte eine Bedeutung gehabt, es hätte einen Grund gehabt und du hättest auch diesen Shoot-Style-Stil einfach so ein bisschen, du hättest dem mehr Bedeutung gegeben einfach, ne? Also du hättest einfach Ja. gesagt, hier geht's um was und es hat einen Grund, dass ihr euch hier gerade die Köpfe einschlagt. Also Und so. wenn du ganz schlau bist, ne, machst du noch für die Wheel of Wrestling Show, irgendwie der Gewinner kriegt einen Title Shot auf die Ja, European oder guck Shotgun mal. Championship oder Das ist so. auch Weißt du, gut. wird auch nicht wehtun und dann Nö, denkst du, oh absolut nicht. cool, morgen Suzuki um die, also jetzt nur ein Beispiel, Ja. aber Suzuki um die Shotgun Championship und dann kannst du doch mit Dulnick gegen Suzuki und vielleicht verkaufst du dann nochmal 10 Tickets. Ja. Also, weißt du, so, naja. Also ich finde das wirklich super, super schade, um da jetzt mal das Fazit zu schlagen. Ich fand es vorher super schade, dass man dieses Turnier eben gecancelt hat, kein Turnier mehr macht, sondern einfach nur noch ja, Showcase-Matches im Endeffekt, die dann sehr kurz sind. Teilweise siehst du die Leute dann gar nicht mehr. Kev Ne? Lloyd. Zwei Leute, die nur dafür eingeflogen werden, wo ich mir denke, okay, ja, Das Geld hättest du ja auch sparen können, ehrlicherweise. Hättest du auch noch einen Luca de Gut, Leona ist. einsetzen können und wen anders noch? Ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, was zahlst du den Leuten wirklich oder kommen die dann hier hin, geben vielleicht sogar noch ein Seminar in der Pro-Class oder was weiß ich, ne? Also, das weiß man natürlich nicht, was da ausgehandelt wird, aber es ist schon, also, wenn die wirklich nur hier hinkommen, um ein Match zu haben, ist das schon auch wahnsinnig viel Das, Aufwand, ja, also. absolut für so 3, 4 Minuten Matches. Ja, Und wie gesagt, ein Kev weiß ich Lloyd, nicht. glaube nicht, dass der ein Ambition-Ticket verkauft. Ich möchte dem Mann nichts Böses. Glaube nicht, dass irgendein Fan sagt, Kev Lloyd kommt nach Ambition, da kaufe ich mir jetzt ein Ticket für. Glaube ich nicht. Aber ich finde generell bei Ambition finde ich es schwierig, abgesehen jetzt natürlich von so Namen wie ein Suzuki. Ja. Wird da irgendwer anders, abgesehen von ihm, hat da irgendwer anders Potenzial gehabt, Tickets zu verkaufen? Kanji vielleicht, ich weiß nicht. Es kommen ja auch ein paar Briten mit rüber, die vielleicht Bock drauf haben. Vielleicht jemand wie Kanji, vielleicht jemand wie Sascha Kiel als Nostalgie-Act, weiß ich nicht. Vielleicht eine Hashimoto, vielleicht ein Suzuki. Das war es aber dann, glaube ich, auch, ja. Ja. Also. Und ein Bobby Guns, hier zumindest ein Ticket verkauft. Klar. Grüße nochmal an der Stelle. Genau. Nee, aber ich vermisse das Turnier. Es hat mir deutlich Ja. besser gefallen als Turnier, weil es einfach Ich. um was geht. Du gibst diesem Shoot-Style einfach eine Bedeutung und einfach einen Grund, warum die sich da vermöbeln für diese kurzen Fights. Es tut Ja. niemandem weh, 2, 3 Minuten Matches zu worken. Also nicht 2, 3 Minuten, sondern 2 mal 3 Minuten Matches oder 3 mal 3 Minuten Matches zu worken. Gibt ihm noch einen Preis, wie David gerade schon vorgeschlagen hat, am Sonntag noch ein Titelmatch. Und du hast eine super Show, die einfach mal was anderes ist an dem Wochenende zwischen verschiedenem Wrestling und, Ja. ne? Einfach mal so ein bisschen Shoot-Style. Kann Bock machen, kann Spaß machen, klar. Und bringt die Aber. Shotgun Bonanza zurück. Und bringt die Shotgun-Bonanza zurück, ja. So. Wir haben den Chat ein bisschen ignoriert. Pascal schrieb, der Sascha Kiel hat bei der WXW aufgehört, als ich damals angefangen habe, es zu verfolgen. Also hat er ihn doch nicht live gesehen. Dann war es irgendwer anders, der sich gefreut hat, dass er wieder da war. Dann schrieb er noch, er hat zumindest gezeigt, dass er Lust drauf hatte. Ich tippe, da Auf ging es um Suzuki, Suzuki. genau, ja. Und Markus schreibt, die Teilnehmerliste von Bischen war auch sehr Meta. Da ist jetzt natürlich die Frage, was Meta in dem Zusammenhang bedeutet. Aber sie war schon speziell irgendwie. Also wenig. Ja, also du hast natürlich die Leute, die da absolut reinpassen. Suzuki, Danny Jones, Thomas Shire, so ein bisschen auch Henry Faust, auch wenn ich den nicht kannte. Hashimoto, Kanji, Tischer, Mudo. Schwarz, Mudo, Gans mit Abstrichen so. Aber halt auch viele Leute, wo man jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht. Ne? Also Kev Floyd gegen Joseph Alexander, wie gesagt, ist jetzt so, naja, gut. Haben wir die beiden Nebenschuss auch besprochen? Auf der Ich anderen würde Seite, sagen. ich glaube, ich habe gerade noch, oder was heißt gerade noch gelesen, aber kurz nachdem dieses Event vorbei war, wurden ja, glaube ich, die Zuschauerzahlen präsentiert für die Shows und ich glaube, auch hier hat man einen neuen Rekord mal wieder für Ambition aufgestellt oder deutlich mehr Tickets als Ja. im Vorjahr verkauft. Ich glaube, es ist alles halt Suzuki, ne? Also, Ja, glaube ich wirklich. denke ich auch. Deswegen hoffe ich sehr, also, dass man, ne, das Feedback, was ja nicht nur von uns kommt, sondern ich habe auch mit erstaunlich vielen Leuten am Wochenende gesprochen, ich bin selbst schockiert von mir, die auch alle sehr enttäuscht waren, dass das Turnier wegfällt. Ich hoffe, dass man sich das Feedback eher anhört als die verkauften Karten und das nicht als Bestätigung nimmt, dass das Turnier wirklich unnötig ist. Man Ich muss. bin ganz ehrlich, ich muss mir ein bisschen, ich, keine Ahnung, es gibt mir nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich dann nächstes Jahr nochmal reingehen würde. Ja, also ich glaube, das Thema hatten wir ungefähr bei jedem Podcast, wenn wir über ein bisschen gesprochen haben. Es ist schon generell eine sehr spezielle Veranstaltung. Ja, dann musst du es halt irgendwie attraktiv machen. Man muss in der Bubble unterwegs, um die meisten zu kennen. Ergo auch wenig Zugkraft. Ergo Meta. Also nicht Ergo. Ergo Meta. Ja. Ah. Okay, verstehe den Punkt. Ja, Ja, ich absolut. glaube, die hatten ja auch rund um das Tech-Team, also nicht Tech-Team, um das Herbstfestival, häufig mal irgendwelche Tweets und Posts auf Social Media rausgehauen, also die WXW, dass man sich als Shoot-Style-Wrestler bei ihnen bewerben kann auf Spots während dieser Show. Ich glaub, dadurch ist auch ein Joseph Alexander überhaupt erst da reingekommen. Ich glaube, der war Nein, ist einer ja auch von denen, schön die für dort ein bewerben Outing, wurden. alles gut, Natürlich, aber klar. wie gesagt, ich glaube, es gibt eine einfache Methode, die Show wieder etwas interessanter zu machen. Und Was das tut sie interessanter auch. war, war Nacht 2 von 16 Karat Gold. Wir hatten ein Shotgun Championship Match tatsächlich, ein Four-Way Match, aufgenommen für die Shotgun-Folge vom 12. März, also für uns vor genau einer Woche, wann auch immer ihr das hört. Deswegen sage ich am 12. März. Ja, guckt gerne rein. Das Match war sehr unterhaltsam. Das lag vor allem an Dennis Cash Dolnik, Jay Joshua und Aris. Der vierte Teilnehmer war Bushi. Ja, weiß nicht. Die beiden, wir haben ja auch irgendwie genug über die beiden gesprochen. Das ist ein, für alle Japan-Fans cool, die zu sehen. Ein Mehrwert für die Shows bringen die rein sportlich nicht. Ich gehe direkt ins Turnier oder willst du Ja, bei noch der was zum Sch Aussage hat auch jeder, mit dem ich über Naito und Bushi gesprochen habe, zugestimmt. Also das ist schön, die zu sehen, schön mal erlebt zu haben, aber Meine es Güte. war anstrengend. Es war Ja, anstrengend ja, ja. stellenweise, wirklich. Ja. Yamato gegen Eric Stevens. Ja, ich glaube ein Halbfinale, was. Doch, du hattest, glaube ich, sogar Eric Stevens Viertelfinale. im Halbfinale. Ich hatte Ja, Eric ja. Stevens im Halbfinale, ja. Ja, das meinte ich. Also Ja. keiner der beiden hatte ich fürs Halbfinale getippt. Du hattest Eric Stevens. Ich war sehr überrascht, dass die beiden gegeneinander antreten. Weil logischerweise, wenn ich keinen davon ins Halbfinale getippt habe, gewinnt in meinem Tippspiel auch keiner. In deinem zum Glück auch nicht, denn Yamato hatte dann gewonnen. War der erste Halbfinalist. War ein sehr gutes Match. Eric Stevens, ich habe es, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich bin mir unsicher. Von dem habe ich gar nicht viel erwartet. Aber, also auch vom Bild her nicht. Aber der hatte schon so seine Ausstrahlung, war irgendwie ein ganz cooler. Wirkte wie der verlorene Bruder der Briscoes so ein bisschen. Hat aber Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also der hat auch, genau wie Allen Angels, war das so ein, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, einfach Leute, von denen man jetzt nicht so die überragenden Sachen erwartet, wo man weiß, okay, die sind ganz solide oder schon mal von gehört, die, ja, ne, liefern bestimmt mal was ganz Feines ab. Aber am Ende haben sie doch überzeugt und haben einen positiv überrascht. Also die beiden waren einfach zwei sehr positive Punkte, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, wäre mit dem Gegner der Crush Boys, Julian. Denn Starboy Charlie und Titus Alexander traten an gegen die, ja, die haben jetzt einen neuen Tag-Team-Namen, aber damals waren es noch Metehan und Rambo. Meine Güte, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber auch im Nachhinein. Man kann schon fast sagen, der arme Metehan, oder? Ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer mit, aber ja, schon. Also Also, um es er kann einem vorwegzunehmen, schon sie leid heißen tun. jetzt Los Compadres übrigens, ein Name, den Rambo vorgeschlagen hat. Die Genossen auf Deutsch. Genau, das jetzt in der zweiten Shotgun-Folge nach Karat, glaube ich, passiert, Genau, ne? Ja. ja. Ja, also ist wieder, das fast schon alte Bild, muss man sagen. Ja. Mittehan, der aus der Halle geboot wird und als das Über-Babyface dargestellt wird, Rambo, der eigentlich mehr so Beiwerk darstellen soll, habe ich das Gefühl meistens, aber bejubelt und gefeiert wird wie sonst was. Und die beiden als Tag-Team. Also das war vorher irgendwie, also die haben jetzt irgendwie eine längere Zeit ausgesetzt, waren länger nicht da. Ja, War so mein Gefühl, ne? würde ich Da auch sagen. hab ich irgendwie so einen Eindruck gehabt, die beiden, ja, also man versucht uns mit der Hand so ein bisschen nicht Schmackhaft zu ernsthaft, ja, machen. schmackhaft zu machen, so ein bisschen, ich hätte jetzt fast den Roman Reigns-Vergleich von damals gebracht, so nach dem Motto, hier ist Metehan, nimmt ihn als Babyface und feiert ihn, bejubelt ihn. Und die Fans sind komplett dagegen und feiern stattdessen Rambo. Und ich hatte hier, bei diesem Match war es tatsächlich das Gefühl, dass man die Reaktion bemerkt hat, sich Gedanken gemacht hat und tatsächlich was daraus gelernt hat und was angepasst hat. Ich kann dir sagen, nein, aber ja. Okay, dann werde ich den Shotgun gleich nachholen. Ja. Ich kann dir halt sagen, dass die beiden da sehr facig und ja, und wir sind jetzt da und ihr braucht keine Highflyer mehr einfliegen, weil Rambo und Metehan, die stehen für Qualität. Also sagt einfach nächstes Mal uns Bescheid und wir nennen uns auch jetzt Los Compadres. Das ist die Quintessenz aus der Shotgun. Also all die Hoffnung, dass man den einen als Face, den anderen so als Heel und dass das dann so eine ganz witzige Tag-Team-Dynamik annehmen kann, ist die Hoffnung ist bei mir schon wieder ein bisschen erstickt worden durch den Shotgun jetzt. Na, okay. Das finde ich sehr schade. Ich Weil da auch. haben wir uns ja auch schon einige Fantasien ausgemalt. Ja. Vielleicht war es wirklich nur so ein One-Night-Only-Ding, aber hier kam das wirklich super rüber. Ich finde, Metehan hat es auch super geworkt. Also, Ja, total. so dieses, ich tag mich selber für Rambo, also ich hau dem auf den Rücken und Wird dafür ausgebuht. Also. wechseln mich, das wusste er ja. Also, das war ja ganz aktiv von ihm so Ja, gemacht. natürlich. So, das hat er ja eigentlich sehr gut geworkt. Bei aller Kritik muss man das ja wirklich sagen. Ich meine, andersrum kann es auch sein, dass man da jetzt, ne, dass er das im nächsten, also dass sie das so weiterziehen und er auch in den Shotguns dann vielleicht auch immer heeliger wird. Also, aber das Segment hat ihm jetzt erstmal keinen Mut gemacht. Aber ich meine, wir werden es sehen. Ja. Was wir gesehen haben, ist das zweite Viertelfinale. Thomas Shire gegen Soltan. Ja, Thomas Shire ins Halbfinale war für mich so zu erwarten. War ja auch mein Tipp, dass Ja, Thomas Shire ins meiner. Halbfinale kommt. Ich glaube, ich hatte es auch getippt, allerdings mit einer anderen Konstellation. Ja, aber Shire war eigentlich klar, dass er früher oder später nochmal auf Ahura treffen muss. Deswegen war auch hier der Sieg eigentlich schon vorhersehbar, als die beiden rausgekommen sind. Ja, Match genau. hat mich trotzdem positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Soltan so viel Offensive hat. Das war generell, ich finde, es gab bei allen Leuten, wo man eigentlich dachte, die haben jetzt vom Standing her doch einen gewissen Unterschied. Es gab so kein richtiges Squash-Match, ne? Also klar, ein Ja. bisschen, die waren kurz, aber auch da hatten eigentlich immer beide Seiten Offensive. Ich finde, das hat sich so durchs ganze Karat durchgezogen. Und mir gefällt sowas immer besser, als wenn Ja, auf wir jeden wirklich Fall. so ein 4,5-Minuten-Ding oder meinetwegen auch in 7 Minuten gehen, wo aber Shire 6 Minuten Offensive hat, es den kurzen Hauptspot für Soltan gibt, der dann direkt zerschlagen wird oder so. Also hat mir gut gefallen. Das haben sie meines Erachtens echt gut gemacht über das ganze Auf Wochenende. jeden Fall, da gebe ich dir komplett recht. Und Shire hat sich auch den Arsch abgesellt, ne? Also der hat ja wirklich alles gegeben, um Soltan wirklich wie eine Naturgewalt aussehen zu lassen. He made him look like a million bucks. Ja, tatsächlich, würde ich so mitgehen. Ja. Hat mich auch gut mitgenommen, das Match. Hat Spaß gemacht. Ach so, was wir gerade unterschlagen haben, was ich jetzt noch mal kurz erwähne. Jay Nero hat sich 10 out of 10 Next Level angeschlossen. Jay Nero, Alex Duke und Alexander Bellamy, also fortan gemeinsam unterwegs. Und hatten dann auch nach zwei ihr erstes Match. Ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, in dem, was ich halt live im Podcast, also kurz nach zwei gesagt habe. Die verlieren halt gegen Kazuya Murashima und Chihiro Hashimoto, die sicherlich beide gut sind und auch nicht, also die so ein Match sicherlich gewinnen können, aber noch nicht das erste Match einer neuen Gruppierung. Also, Ja, das ärgert mich immer noch. mich auch. Da ist auch direkt vorgegeben, also das, keine Ahnung, das hat mich da auch schon extrem runtergezogen. Was Das heißt ist so ein runtergezogen? Momentum-Killer, Ja, absolut. total, total. Also Momentum Killer ist, glaube ich, wirklich das perfekte Wort dafür, weil einfach Ne, sie kommt raus und gut, hat jetzt 10 out of 10 Next Level, ist jetzt vielleicht nicht das größte Team, aber wenn man es vernünftig macht, dann hat man halt ein vernünftiges Trio, was auch irgendwo eine vernünftige Darstellung bekommt, packt seinen Woman's Title aus, sagt, ich bringe das Ding zurück, sie so, wird stumm geschaltet, das Licht geht aus, so nach dem Motto, ja, hier, die macht Sachen, das steht nicht im Skript und so weiter und so fort. Du hast ja die Chance, wirklich so ein Team zu etablieren, was gegen, ja, gegen die Regeln, gegen die WXW so ein bisschen ankämpft, ein bisschen dagegen spielt, so ein bisschen macht, was es will. Und lässt sie dann das erste Match verlieren. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt so tief gehen muss. Du hast einfach ein neues Team, was du ansatzweise irgendwie als Bedrohung aufbauen willst. Das Ja, reicht ja eigentlich schon. ja. Also dann weiß ich nicht. Also wie gesagt, das ist von der Konstellation, wenn das im halben Jahr ist und du hast sie etabliert, können problemlos verlieren. Hashimoto Ja, und das verstehe ich Murashima auch nicht. sind cool genug. Also die beiden hättest du auch gegen, weiß ich nicht, gegen den Grind, wenn sie jetzt nicht Champion gewesen oder so, gewinnen lassen können. Hätte ich überhaupt kein Problem gehabt. Aber nicht, wenn du ein neues Team aufbaust. Also das ist puh, schwierig. Hat Naja. diesem Team wirklich nicht gut getan. Ich weiß jetzt nicht, wie es im zweiten Shotgun, was da passiert ist, ob da was passiert ist mit denen. Nee, gar nichts. Okay, ja, cool. Hat die gar nicht gesehen. Waren die im ersten Shotgun? Kann ich mich jetzt gerade ehrlicherweise gar Wüsste ich nicht jetzt auch dran nicht. Nee, erinnern. also. Nee. Peter Tierney, Allen Angels und Ahura gegen Tetsuya Naito. Es waren zwei offensichtliche Halbfinals, deswegen würde ich sagen, lass uns durchgehen. Ahura gegen Naito. Es gab tatsächlich einige, die gesagt haben, wow, was ein cooles Match. Ich fand Ahura gegen Naito war nicht gut, um es gelinde zu sagen. Tierney gegen Angels hat dafür richtig Spaß gemacht. Oh Das war, ja. glaube ich, der zweite fantastische Oh ja. Finisher, ne? Wo Das Allen war ein Angels so vom geiles Mittelseil Timing. springt und Tierney ihm dann seinen Cutter gibt, ne? Das war das, ne? Genau, das war das Match. Das war hervorragend getimed. Also, Ja. man hat es oft Das haben genug die bestimmt auch gesehen. eine halbe Stunde vorher geübt. Ja, ich denke auch. Also, das musst du Ja. mindestens 300 Mal üben, dass das vom Timing passt. Ja. Also, das war wirklich großartig gemacht. Man hat ja wirklich auch schon einige Male gesehen, dass solche Spots auch komplett daneben gehen und beide einfach ja, auf der Matte liegen danach. Aber hier hat es perfekt funktioniert, es sah super aus, die Reaktion von der Crowd war entsprechend. Ja. Das Match vorher, vor diesem Finish, war schon großartig. Und ja, hat Tihanis Faceturn übers Wochenende halt auch nochmal ein bisschen unterstützt mit solchen Spots, ne? Ja, hat seinen Faceturn, den er ja so lange aber sicher hinlegt, auf jeden Fall gut getan, Ja. dass er da so ein gutes Match hingezaubert hat. Ja, wie gesagt, Ahura Naito, gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Wer da, also wer zu den Matches in Nacht 1, 2, 3 mehr braucht, wir haben auf dem YouTube-Kanal und ich tippe mal auch bei den ganzen anderen, wo man Podcasts findet, kann man das alles nochmal nachhören, nachgucken. Das wäre jetzt sehr redundant, wenn wir das alles nochmal en Detail durchgehen. Deswegen gehen wir jetzt schon zum vorletzten Match. Ja, eigentlich gefühlt der Main Event des Abends, Planet Gojira gegen The Grind in dem Tag Team Street Fight. Von vorne bis hinten wirklich super. Klammern wir mal aus, dass es die Fehde schon ewig und 3 Tage gibt. Planet Gojira gewinnt, holt sich den Titel. Ja, Robin Christopher Vorwerk feierte seine Rückkehr jetzt als Mitglied von Planet Gojira. Wurde im Backstage-Vlog von Thomas Steyer als Papa Schlumpf bezeichnet, fand ich ganz lustig. Planet Gojira wird nämlich gegen Cowboy Way antreten um den Titel demnächst. Genau, kommen wir gleich noch zu. Glaube ich. Ne, stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist erst. Ach, kommen wir gleich noch zu. Ich weiß gerade gar nicht genau, was für welche Show angesagt wurde, aber das ist die nächste Titelverteidigung. Hier von vorne bis hinten hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mag auch Hardcore-Schreier. Ich mag, dass man das so selten einsetzt, sodass es halt immer wieder Spaß macht. Ich glaube, wäre das alle 2 Monate, würde man irgendwann denken, aber so war es jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, in 1,5 Jahren das dritte Mal oder so. Das ist dann schon immer sehr actionreich, wenn er da einzieht mit seinem Sandman-Gimmick, sage ich mal. Ja, also der Charakter ist auf jeden Fall immer ein schöner Kontrast zu dem Über-Babyface Nick Schreier. Also das steht ihm wirklich gut, da so ein bisschen auch was Ja. anderes einfach auch zu bieten, ne? Also ein bisschen Abwechslung zu haben. Das passt ganz gut. Das Match war ja auch, wie du schon gerade angedeutet hast, ausgeklammert, dass das eine ewig lange Fehde schon ist. Trotzdem immer noch ein geiles Match. Also wenn ich mir nur das Match angucke, bin ich absolut begeistert, auch wenn ich jetzt nicht der Bis größte aufs Fan Finish. von Hardcore und Deathmatch bin. Das Match war geil, war viel Es Action. war auch nicht so schlimm. Nein, Also, es wenn war man sich Deathmatches völlig anguckt, okay. das ist schon noch mal echt eine Stufe davor gewesen. So, ja, Ja. es wurde sich mit allem Möglichen malträtiert, aber es war jetzt kein literweise Blut, es kam keine Spritzen, keine, weiß ich nicht. Also, es war jetzt nicht super, super schlimm, was da Keine passiert ist. Leuchtstoffröhren. Ja. Ja. Nee, war ein geiles Match, hat Spaß gemacht und Ja, mir fehlt jetzt ehrlicherweise so ein bisschen. Ich hoffe, das wird noch kommen. Mir fehlt einerseits die Erklärung, warum sich Vorwerk mit den beiden jetzt antut, zusammentut. Das wurde auch nicht erklärt, ehrlich gesagt. Also die Nee, wurden halt bisher nicht, von ne? Cowboy Way Backstage halt konfrontiert. Aber da hat Vorwerk jetzt auch nicht viel gesagt. Er hat, das Einzige, was er gesagt hat, ist, wenn einer von den beiden schreiben könnte, könnten die einen Vertrag fürs Titelmatch festmachen. Wow. Also das Einzige, was ich so ein bisschen als Begründung mitbekommen habe, war, dass Vorwerk sowas sagte wie, ich wurde immer als das Arschloch bezeichnet, jetzt tue ich mich auch mit Arschlöchern zusammen oder sowas. Nee, das war das, was Robert gesagt hat, glaube ich, ne? Er wurde als das Arschloch bezeichnet und jetzt hat er sich ein Arschloch als Manager geholt. Irgendwie sowas war es, glaube ich. Kann sein, das habe ich gar nicht mitbekommen. War das letzte Woche im Ich weiß es Shotgun? gar nicht mehr, wann es genau war, ja, kann sein, dass es im Shotgun war letzte Woche. Das wäre mir dann durchgegangen, aber ja, das mag sein. Ich brauche Ist auf mir jeden aber auch Fall ein bisschen noch zu flach, ehrlicherweise. und ich brauche noch eine Story um Peter Tiani und Vorwerk. Also das sollte Genau. nicht im Sande verlaufen. Das war der zweite Punkt, den ich auch noch angesprochen hätte. Genau, also da war ja wirklich gar nichts erklärt. Ne? Nur im Sinne von, Tihani beklagt sich, dass das Vorwerk einfach verschwunden ist, nicht mehr aufgetaucht ist und plötzlich turnt er Face und Vorwerk tut sie mit dem anders zusammen. Also da muss eine Erklärung her. Ja, Irgendwas fehlt da noch. definitiv. Absolut. Auch für diese Lücke im Vertrag, für dieses Schlupfloch im Vertrag damals. Also auch Da wird da nichts mehr kommen, wird glaube ich. nichts mehr Aber kommen, glaube ich. Aber es ist trotzdem, also hättest du nicht so stehen lassen. haben sie ja schon. Ja. Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch positiv überrascht, aber irgendwas mit Tieren und Vorweg muss noch kommen. Anders geht's nicht. Naja. Und wenn Tiani sich mit irgendjemandem zusammenschließt, um halt, also könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich halt einen sucht, um Planet Gojira am Ende den Titel abzunehmen oder so und Vorwerk auszuwischen, denen den Finger zu bekommen. Keine Ahnung, irgendwas müssen wir machen. Tihani und Blumen. Ja, Blum ist gerade World Champ, aber wer weiß, wenn er den Titel irgendwann verliert, vielleicht. Na, mal gucken. Abwarten. Oder er bringt irgendeinen alten Weggefährten mit, also von Vorwerk. Baby Allison oder so. Keine Ahnung. Wird man alles abwarten müssen. Wir klammern auch mal das Finale aus, das wir auch schon besprochen haben, was ein bisschen dämlich aussah. Vor allem, weil Lawrence Roman sich 3 Sekunden nach Matchende wieder selbst befreien konnte von Ja, dem das Tape, Tapern, das war aber. nicht besonders solide, nicht besonders stabil. Also, Vorwerk hatte auch relativ schnell einmal abgerissen und musste da ewig lang das neue Ende suchen. Das hat man dann im Shotgun-Recap so ein bisschen rausgeschnitten. Naja, das Ding, also im Chat steht, das Ding ist nicht, Gojira braucht Vorwerk, Vorwerk braucht Gojira, um als guter Manager etabliert zu werden. Vermutlich wird das aber nicht funktionieren, weil sich dann Gojira managen lassen müsste. Dafür gibt es aber mindestens einen im Team, der zu gerne redet. Ich nehme an, du meinst nicht Mark Empire. Der erste Run als Manager wäre eher weniger erfolgreich. Naja, er war schon über viele Wochen, würde ich sagen, der Heel der Liga. Also. Absolut. Würde ich schon sagen. Also, ich weiß nicht, ob seine High Performer Limited unbedingt das Gelbe vom Ei waren, aber spätestens seit der Rückkehr von Tihani beim Shortcut, also der erste Sieg, würde ich schon sagen, dass Vorwerk als Heel schon sehr klar etabliert war. Ja. Und da war er auch als guter Manager etabliert, würde ich behaupten. Also das Ja. definitiv. Klar, es ist dann irgendwann gekippt, als die Mitglieder wie Fliegen gefallen sind Ja. und ne, dann am Ende nur noch Tihani übrig war und der dann auch den Titel verloren hat und Vorwerk verschwunden ist, sicher. Aber zu dem Zeitpunkt war Vorwerk auf jeden Fall der größte Heel in der ganzen WXW. Ja, würde ich so sagen. Ja. Wer kein Heel war Manders oder Bloom. Trotzdem hatten sie ein Match um die Unified World Wrestling Championship. Es war klar, wie es ausgeht. Was sollen wir jetzt groß drauf offen über Ja. das Match reden? Bloom gewinnt, holt sich den Respekt von Manders. Bloom hält auch die Lariat von Manders aus, was so noch keiner geschafft hat. Manders hält Sliding D nicht aus, was Ilya Bloom gezeigt hat. Ja. Dann hält Blum noch eine Promo, zählt dann alle möglichen Karatsieger und World Champions und was weiß ich auf. Ich glaube, nee, er hat World Champions aufgezählt. Hat leider Bobby Ganz vergessen. Der kam dann rein, hat sich nicht respektiert gefühlt. Ja, so wurde dann für den nächsten Tag noch ein Tag Team Match angekündigt. Dazu kommen wir dann in Nacht 3. Ja, zu dem Match, also ich fand das Match und die Story dahinter gar nicht so übel. Ich würde auch die Bullshit-Chants nicht unterstützen, die da kamen, als Ilja Bloom die Lariat no-sold hat. Das passt für mich, weil Ilja Bloom einfach das nächste große Ding ist für die WXW und der wird einfach als World Champion erstmal auch eine Zeit bleiben, gehe ich von aus. Was für mich einfach unglücklich gelaufen ist, ist, dass man das große Highlight zwischen den beiden schon längst hatte mit dem Texas Deathmatch. Klar hat das damals Manders gewonnen. Aber das war für mich einfach der perfekte Abschluss für die beiden. Ja, das Problem ist, das perfekte Arc-Ende für die Ilja Bloom-Saga war einfach der Sieg über Tiani. Ja. Und auch das hattest du schon vorher, Ja, vor das war das, Karat. das Problem, dass das vor Ja, dem Karat war. Das genau. war das ganz große Problem. Du hast, und dann, ja, weiß ich nicht, ich, ja, keine Ahnung. Also hättest du hier Ja. den Titelwechsel gehabt, hättest du hier, klar, hättest du dann den Faceturn von Tihani über andere Shows und deutlich mehr Shows und längeren Zeitraum strecken müssen, als es hier über eben 3 Tage mit 3 Matches gemacht hast. Naja, ehrlicherweise können wir aber auch immer noch nicht von absoluten Babyface Nein, Tihani, natürlich das immer nicht. noch seine Stinkefinger bekommen, ne? Also. Ja, gut, aber die kriegt jeder gefühlt. Nee, Face nicht. Ne, das ist richtig, aber ich glaube, bei den Personen, die du ansprichst, da braucht man ein bisschen mehr Ja, als genau, das meine ich so. Also, du hättest nichts Returned. verpasst, wenn du gesagt hättest, wir machen es über die nächsten Wochen und Monate, weil du bist jetzt auch hier nicht zu so einem krassen Face-Turn-Moment gekommen, sondern Tihani worked einfach generell faciger, aber es gab ja nicht diesen Moment, den man jetzt genutzt hat, um zu sagen, wow, also weißt du, wenn Tihani jetzt verantwortlich gewesen wäre, einen Eingriff von Vorwerk abzuwehren oder so, das wäre ein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, yo, das Ja. hat jetzt was gebracht, aber das hat sie ja nicht. Also Weiß nicht, so das Ende, ganz am Ende, als Ahura den Pokal hochgehoben hat und Tihani nochmal rein ist, ja, war schon eher facig als das noch stimmt. heelig. Den Also habe ich vergessen, du hast recht. ich würde da schon sagen, dass der schon sehr facig geturnt ist. Aber nee, das Highlight, ich glaube, das haben wir auch schon Ja, gefühlt jedem komm. Podcast seit Ja, Back to the Roots besprochen. Das Highlight ja. ist der Titelwechsel gewesen. Das hat man verpasst, auf die große Karatbühne zu bringen. Das ist super schade. Ja, aber wir haben es oft genug besprochen, oft genug Gut. drüber geredet. Deswegen gehen wir jetzt auch zur Wheel of Wrestling Show am Sonntagnachmittag, Sonntagmittag vielmehr. Wir fingen an, also es war eine 10-matchige Show. Also war ordentlich Zeit drin. Katsuya Murashima und Henry Faust, was für ein Tag-Team. Das war schon random. Es hat mich dann auch überrascht, dass Roadkill verloren hat, weil Aeron und Con Kelly ja eigentlich das, naja, etabliert wäre jetzt zu viel gesagt, aber ein Tag-Team, was schon etwas länger etabliert ist, also zumindest als Tag-Team. Und Henry Faust hätte man hier theoretisch mit Sicherheit auch den Pinfall einstecken lassen können. Aber nein, man hat Murashima nochmal overgebracht, der dann Kelly gepinnt hat. Ich meine, für Murashima natürlich ganz gut, aber ja, eben. Ist jetzt kein großes Ding, mich hat es trotzdem überrascht. Ja, also Roadkill sind ja leider auch bei den WXW Main Shows noch nicht so ganz als richtiges, also als Team schon etabliert, aber nicht als ernstzunehmende Contender in irgendwelche Richtungen. Klar. Sind ja auch mehr so ein bisschen Erweiterung des Rosters quasi, ne? Also so überrascht bin ich jetzt nicht mehr die Niederlage, vielleicht ein bisschen schade finde ich es trotzdem. Du hast mit der Niederlage von Henry Faust, der auch durchaus den Pin hätte fressen können, eine gute Alternative aufgezeigt. Aber naja, so ist es nicht gekommen. Dann habe ich mich aber gefreut, Jessie J war da gegen Miko Alana. Und Jessie J hat gewonnen. Auch ein Name, wo ich mich einfach freuen würde, wenn sie öfter zu sehen wäre. Ja, war ja auch bei GWF durchaus eine prägende Figur, eine Zeit lang zumindest. Wenn man jetzt die Women's Division aufbaut, für mich ein sehr naheliegender Name, vor allem weil man sie auch immer wieder einsetzt, wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spricht, sie halt auch öfter einzuladen. Ja, Und die hat klar. man ja gegen eine gute Miko Alana, wie du schon gesagt hast, ihr auch einen Sieg gegeben. Also vielleicht der Startschuss für mehr. Ja, ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns, was die Women's Division angeht. Also hier hat man übers Wochenende Absolut. sehr, sehr viele Damen gesehen, die man sich durchaus in der Women's Division vorstellen kann, wenn man die dann wieder etabliert und zusammenrafft. Im Chat steht, mir ist auch gefallen, dass Jessie J ein KI-Lied hat. Sogar die Lyrics sind mit ChatGPT gemacht. Ja. Das hat man leider Okay. sehr gut rausgehört, ja. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das wird ehrlicherweise in Zukunft keine Seltenheit sein. Nee, das wird eher häufiger, das denke ich auch. Ja, Einfach weil du auch die also. Rechte dann auf einer sicheren Seite hast und Ja. sehr viel Custom machen kannst. Genau, deswegen, also ich glaube, da wird man sich leider dran gewöhnen müssen. Wir hatten ein non-title Tag Team Match. Quick und Dirty, die ein großartiges Entrance-Video haben. Das ist ja fantastisch. Also, das fand ich wirklich, wirklich gut. Ja, verloren natürlich gegen Planet Gojira. Hier hat man nicht den Fehler gemacht, das neu etablierte Team mit Robin Christopher Vorwerk direkt verlieren zu lassen. Ja, komisch. Also geht's Ja. ja doch vom Booking her. Ha. Gut, aber gegen Quick and Dirty wäre es auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdig gewesen. Aber es wäre auch ein Push gewesen. Naja. Ja. Das, nochmal zu Jessie J. Hat mir ein bisschen den Charakter kaputt gemacht. Coole Präsenz, aber man macht sich nicht die Mühe, nie zu machen mit gescheiten Lyrics. Finde ich schade. Ja, wie gesagt, wird man sich leider daran gewöhnen müssen. Immer noch besser als viele andere Teams von der WXW. Keine Ahnung, ich habe es mir jetzt nicht angehört, deswegen kann ich da jetzt weder zu noch nicht zustimmen, aber die Gefahr bei Rechten für Musiklieder und so weiter und so fort ist halt, dass teilweise für die Fly-ins gibt es ja schon sehr generische Sachen, die kaum auseinanderzuhalten sind. Von daher kann auch das ein Punkt sein. Wie gesagt, ich könnte jetzt aber, wenn mein Leben dran abhinge, könnte ich nicht sagen, was das für ein Entrance-Team war. Also, ja. Bin ich raus. Sorry, du wolltest noch was zu Gojira gegen Quick und Dirty sagen. Nee, ich fand's cool, Quick and Dirty auf der WXW-Bühne mal zu sehen, also bei diesen größeren Main-Shows, ne? Nicht nur in der Academy bei Heat, sondern auch hier bei den Karat-Wochenende-Shows. Die beiden machen auf jeden Fall Bock und die haben auch einiges drauf. Würde ich gerne öfter sehen. Ist natürlich ein weiter Weg von Hamburg. Aber waren jetzt zum Beispiel auch Mittwoch wieder da. Ja, dass Planet Gojira hier gewonnen haben, ist natürlich klar gewesen, dass, ne? Also das brauchen wir nicht drüber reden. Hat trotzdem Spaß gemacht, war ein cooles Match. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch sehr begeistert von dem, was da auf der Leinwand passiert ist. Das fand ich wirklich Ja. sehr, sehr cool. Also das war mal ein durchdachtes Video irgendwie und einfach ein Team, was auch direkt mal als Team dann irgendwie rüberkam. Fand Ja, ich sehr, sehr total. gut. Ja. Also allein die Darstellung, die Ausstrahlung von den beiden, das gibt schon. Hat so ein bisschen Oldschool-Flair, finde ich, ne? Also jetzt nicht Ja, old zumindest school, das sondern so ein Video. Als bisschen Wrestler weiß ich nicht. Fand ich sehr 2010-mäßig. 0815, aber. Zumindest das Video an sich und wie sie halt dann vom Outfit her und so rausgekommen sind, das war schon ganz cool. Ja. Dann so ein kleines Highlight: Oh Nathan ja. Black, absolut unbekannt. Size, Nathan Black, look at his size. muskulöser Typ. Und der zog dann erstmal über Deutschland her. Wäre das erste Mal da. Und wie hässlich denn die Frauen wären. Und zeigte dann irgendwie auch auf, also wahrscheinlich hat er nicht auf eine Frau gezeigt, kann es ihm wahrscheinlich nicht erlauben, aber zeigte dann ins Publikum und sagte, guck dir die mal an und überhaupt und das Wetter und das Essen und ach, ich weiß gar nicht, was er alles gesagt hat. Und die stinken alle und dann hat Und die er. stinken und alles ganz schlimm. Und hat dann halt gesagt, was er halt für Muskeln hätte. Und natürlich kam dann der Most Muscular Mark Mensah M4 raus. Es war natürlich absolut passend. Auch absolut fantastisches Titantron-Video, also an dieser Stelle. Auch großes Lob einmal an die WXW. Der gewann dann noch gegen Nathan Black, der aber auch weitermachte, 99 Luftballons anstimmte, sich über die Terminator-Brille von M4 nicht ganz zu Unrecht, möchte ich sagen, lustig machte sagt, und dann irgendwie auch so Sachen einbaute wie You won't come back und keine Ahnung. Also wahnsinnig unterhaltsam und für mich eins der zwei kleinen Highlights dieser Show. Ja, also definitiv. Das war, ich glaube, ein recht kurzes Match, aber es hat super viel Spaß gemacht, einfach weil Nathan Black super unterhaltsam war. Der hat super viel draus gemacht, hat hier auch Ja. noch am Anfang was erzählt, wie, ja, ich bin hier in dieser stinkenden Stadt. Wie heißt die Stadt Ja, nochmal? Oberhaus. stimmt. Oberhaus, so ein Ja, Drecksloch. Also, super witziger Typ. Ja, ja. hat mir auch. Wenn das der Chris gehört hätte, ne? Wenn der das über Gelsenkirchen gesagt hätte. Wenn das Kalle das Große gehört hätte, du Dann hätte es Heidewitzka. Ärger gegeben, ja. Eieiei. Ja. Ich fand den super, ich hatte super viel Absolut. Spaß bei seinem Ja. Match. Hat auch M4 hat M4 auch einfach super dazu super gepasst. getan. Ja, total. Gut getan, nicht super getan, weil so ein, wo einfach jeder Spaß hat, da saure Fresse zu bekommen, dass er dann derjenige ist, der immer Fresse hat, wird dem Charakter auf jeden Fall gut tun. Definitiv. Also da haben beide dran gewonnen. Und Nathan Black würde ich auch sehr gerne nochmal wiedersehen. Ich weiß nicht, wie der. Der kommt, glaube ich, auch aus dem UK, ne? Der ist auch, glaube ich, Ja. bei der Promotion von Liam Slater größtenteils Weiß ich nicht, unterwegs. aber der soll wohl eine sehr große Social Media Präsenz auch haben, also soll da recht over auch sein, was das angeht. Ich glaube, der Also macht recht ja. viel Richtung Comedy auch. Also Comedy Ja, Wrestling und auch also außerhalb, meine ich. wäre dann ja für die WXW von allen Engländern, die man dann so einfliegen könnte, jemand zu haben, der auch ein paar Follower hat bei Social Media, vielleicht auch eine ganz gute Idee. Da Also, kannst du ne? fast schon einen eigenen Flug machen mit so vielen UK-Leuten. Also. Das weiß ich nicht, aber zumindest wird es ja für der ein oder andere vielleicht mal einen Zehner springen lassen, um sich eine Show mal bei YouTube anzugucken oder so, könnte ich mir vorstellen. Also, ja. Interview Jay Nero, Main Event angekündigt, dass sie auf Kandi trifft in einem Non-Title-Match, aber der Titel war ja immer noch nicht aktiv, zog sich durchs Wochenende, haben wir besprochen. Greedy Souls hat mich sehr gefreut. Ich mag die beiden Jungs. Nicht zuletzt, weil ich sie auch interviewt habe. Gegen Nico Angelo und Jay Joshua. Diamond Eyes haben sogar einen Tag-Team-Namen. Ja, die Greedy Souls haben gewonnen. Ich denke mal folgerichtig, die waren schon Tag-Team-Champions. Könnte ich mir vorstellen, dass sie nochmal ab und zu eine Rolle spielen. Ich lese auch gerade im Chat, dass ein paar Leute ihm jetzt auch auf Social Media verfolgen. Richtig sympathischer Typ. Ich fand den richtig super. Möchte gern mehr von ihm bei der WXW sehen. Ja, den geht's ja wie uns. Ja. Schön. Genau. Aber zurück zum Tag-Team-Match. Ich glaube, die Greedy Souls sind der logische Gewinner, weil etabliert und ich denke mal auch noch nicht am Ende. Ja, hoffentlich nicht am Ende. Also, ja, ich hätte gerne dieses Three-Way Tag-Team-Match um die Titel jetzt hier beim Karat gesehen, ne? Also mit Gojira und Grind und Greedy Souls. Da haben wir auch schon oft und lange drüber gesprochen, das hat es leider nicht gegeben, aber ich hoffe trotzdem, dass die Greedy Souls in Zukunft dann doch nochmal in Richtung Tag-Team-Titles gehen, denn so viele andere Teams hat man ja immer noch nicht. Ist so. Wir haben aber The Grind, die Titel verloren haben, und CSI und beide. Wie auf deinen Kommentar eigentlich, wie um drauf zu antworten, haben zwei weitere Tag-Teams, nämlich ein Segment und später auch ein Match gegeneinander. Ja, Lawrence Roman hat den Titelverlust logischerweise noch nicht so ganz verkraftet und CSI mit all ihrer Feinfühligkeit haben es trotzdem nicht geschafft, ihn zu beruhigen. Im Gegenteil, haben sie ihn zur Weißglut gebracht. Ja, da gab es dann später am Abend oder am Nachmittag noch das Tag-Team-Match der beiden Teams. Vorher gab es Amedeo, Facemudo, A-Game, Joseph Alexander und Starboy Charlie. Und sehr überraschend für mich hat Amedeo das Ding gewonnen. Du kanntest ihn vorher schon, glaube ich, ne? Ja, ich habe den jetzt bei Legion Wrestling, habe ich ihn schon mal gesehen. Der war ja auch ein paar Mal schon in der Academy unterwegs. Ein sehr cooler Typ. Aus Belgien, trainiert von Mike D übrigens. Okay. Ich finde ihn auch super unterhaltsam, macht sehr viel Spaß. Ist ein sehr agiler, ja, ein sehr agiles Powerhouse, würde ich sagen. Macht Spaß zu sehen auf jeden Fall. Hat mich auch gefreut. Hat mich auch sehr überrascht, dass er gewonnen hat. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Vor allem, wenn du jemanden wie Mudo drin hast und einen Starboy Charlie, der auch über das Wochenende sehr gute Reaktion hat. Ich habe aber auch gedacht, hier gibt man Starboy Charlie vielleicht dann seinen Sieg, einfach weil der echt recht over war. Es gibt ja wohl auch WWE-Gerüchte um ihn, was ich so gehört habe. Wobei man noch nicht weiß, glaube ich, was. Ja. Ich glaube, der hat dann sogar Tapings schon geworkt, wenn ich mich nicht irre. Okay. So, von daher hätte man da ja einfach auch mal vielleicht ihm den Sieg da geben können. Hätte ich eher mitgerechnet, aber ja, ist in Ordnung. Kann man schon machen. Ja, und Amedeo ist jetzt auch für die nächsten Shows bzw. für Frankfurt angekündigt. Ich glaube schon. Shotgun-Title-Match. Ach so, ja, stimmt, klar. Ja. Bobby Ganz. Dennis Duldig ist ja vor Axel Tischer weggelaufen. Genau, hat sich da und hat dann versteckt. Dem Erstbesten, den er gegeben hat, einfach schnell ein Titelmatch gegeben, bevor er den nochmal gegen Tischer verteidigen muss. Ja. Genau, so war das. Ja. Ganz unterhaltsam. Ein sehr schönes Segment hier bei der ersten Ausgabe von Shotgun von letzter Woche, am 12. Ja, kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen, weil wir haben das Match zwischen Duldig und Tischer noch vorher, aber Dieter Schwarz gegen Jeremy Wyatt und das war ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also guckt euch an, spendiert dann 10er irgendwie rein, guckt es euch an, die Real of Wrestling Folge. Es ist, also wer Dieter Schwarz nicht kennt, also ganz viel Fleisch hat Amedeo jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht kein fleischiges mehr Powerhouse. Mehr Muskel als Fleisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt als Power, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt powerhausigere Powerhouses, sagen wir es so. Ja. Aber Dieter Schwarz, Jeremy Wyatt, Dieter Schwarz, wer ihn noch nicht kennt, ist ein Kotch-Konnoisseur. Und er braucht Konzentration und Ruhe in seinen Matches. Dementsprechend, also er ist beim WXW-Publikum inzwischen overgekommen. Sie feuern ihn teils lautstark an. Er hat aber um Ruhe gebeten und das Publikum ist ihm nachgekommen, Julian. Und du kannst es gerne einfach mal erzählen, was da passiert ist. Es war herausragend. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Crowd sich so gut koordiniert. Dieter Schwarz, am Anfang kommt er in den Ring und fordert direkt erstmal, ne, wenn er da steht, hier seine typische Pose macht, ne, und dann immer noch geklatscht wird und Dieter gerufen wird, warum auch immer der so krass over ist, das ist der Wahnsinn. Lässt er sie verstummen mit einem und in dem Fall hat es funktioniert? Meistens funktioniert nicht. Hier hat es hervorragend funktioniert. Es war totenstill in der Halle. Und also bald auch jemand wirklich nur zum Nachbarn irgendwas gesagt hat, hat er von 8 Seiten ein Sch bekommen. Ja. Also. Und auch als die beiden im Ring irgendwo mal geschrien haben, oder ich glaube Dieter Schwarz hat mehrmals den Referee aufgefordert zu gucken, ob Jeremy Wyatt aufgibt. Auch da wurde er dann persönlich aufgefordert, ruhig zu sein und mit Bei jedem Sch Bump, bei bei jedem jedem Bump. Bump, bei allen Aktionen, die irgendein Geräusch verursacht haben. Alles, was so über 10 Dezibel ging, so, ja. Ja, irgendwann hat sich das dann weiterentwickelt und selbst das typische langsame Klatschen, was dann immer schneller wurde, wurde dann auch zu diesem Zischlaut. Ich weiß nicht, Ach ob man so, das ja, hört durch und das dann wurde ja auch Filtern. das Klatschen wurde Genau, ja das auch Klatschen ersetzt. wird durch die Geste für Gehörlose Ja. ersetzt, genau. Das Anfeuern, dieses Sch, Sch, Sch und immer so weiter, ne? Immer schneller. Es war auch fantastisch. Also die Stimmung war wirklich super. Es war, ja, Es war ein Gelächter in unfreiwilliges der. Comedy-Match Ja, irgendwie. total. Also, das war ja niemals so geplant. Man hat auch gesehen, dass Dieter Schwarz sich mehrfach ein Lachen unterdrücken musste. Einmal hat er es nicht geschafft. Einmal Einmal hat er ist er es nicht außer Rolle geschafft, ja. gefallen. Und auch Und Jeremy Wyatt, ja. der wusste überhaupt nicht, was da jetzt passierte in diesem Match. Der war so, irgendwann ist er mit drauf eingegangen. Das fand ich ja schon wieder sehr lustig, Er hat so, dann weil auch eigentlich. versucht, beim Erklemmen des Turnbuckles, hat er versucht, nochmal so ein bisschen die Crowd anzufangen. So hier, was ist denn los? Macht mal ein bisschen Lärm hier und keine Reaktion. Ist Ja. Aber jemand hat ja auch mitgemacht, aber also ja. das war einfach fantastisch, ja. Es war komplett surreal, aber es war großartig. Es hat super viel Spaß gemacht und es war, glaube ich, auch mal so eine kleine Comedy-Pause Ja, bei dieser absolut. Show, die man einfach auch brauchte. Ja. Ja, Dieter Schwarz gewann dann am Ende. Und auch die WXW hat dann mitgespielt. Matt DiMassi, nochmal echt coole Arbeit als Ringsprecher, gefällt mir sehr. Ist Ja. vielleicht für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig, aber der legt dann eine Wahnsinnsenergie rein. Finde ich cool. In dem Fall hat er aber nicht ganz so viel Energie reingelegt, sondern hat den Sieger sehr leise angekündigt. Auch die Musik lief so, dass man dachte, läuft da gerade Musik oder bilde ich mir das gerade ein? Aber dann irgendwann hat man dann doch die Musik dann nochmal laut gemacht und dann gab es auch ganz, ganz laute Dieterrufe und natürlich war Dieter Schwarzer mega angepisst und ist gegangen, weil wie kann man dann auf einmal nur wieder so laut sein? Also es geht ja gar nicht. Also ja, es war wahnsinnig gut, es war unterhaltsam, es war eine willkommene Pause irgendwie, auch an so einem riesen Wochenende, wo echt wenig unterhaltsame Momente im Sinne von Comedy Wrestling drin waren, fand ich das sehr wohltuend in dem Moment Ja, auf jeden irgendwie. Fall. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall so eine kleine Pause, einfach so ein bisschen zum Durchatmen zwischen all den Mal zum ernsten und seriösen. Schmunzeln, Lachen, Genau, genau. ja, Ja, total. richtig. Also, da habe ich mir auch CSI gewünscht bei der Show, ehrlicherweise, aber die sind ja dann ein bisschen schneller gleich, also kommen wir gleich zu. Die waren nicht in dieser Comedy-Rolle wie erhofft oder gedacht. Und Nee. ja, also das Match auf jeden Fall das Highlight der Show für mich, definitiv. Ja, Großartig. absolut. Also würde ich mitgehen. Das und halt M4 gegen Nathan Black waren so die beiden kleinen Highlights eigentlich der Show. Ja. Du hast schon gesagt, dann kam CSI gegen The Grind, wurden eigentlich ziemlich auseinandergenommen. The Grind hat gewonnen. Das Interessanteste daran, Schreier wollte eigentlich nochmal einwechseln lassen, aber Lawrence Roman hat durchgezogen. Also der wird gerade so ein bisschen ruthless, wenn man so möchte. Ja, ich glaube, da geht gerade so ein kleiner Charakterwechsel vonstatten. Hatte auch ein Backstage-Segment irgendwie, da stand The Grind Backstage und Zoltan kam dazu und dann Nick Schreier hat ihm halt gratuliert und bla bla. Und Lawrence Roman hatte überhaupt keinen Bock auf den gehabt. Ja, und hat dann irgendwie die ganze Zeit auf Deutsch auch weiter mit Nick Schreier geredet, was Zoltan halt nicht verstanden hat. Und Schreier stand halt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube, das wird auch die weitere Dynamik sein, dass Lawrence Roman einfach gerade keinen Bock auf nix hat und irgendwie, ne, so dieses, wir sind die Kämpfer und haben gute Laune, das ist jetzt noch Nick Schreier und Lawrence Roman wird, glaube ich, jetzt eher so eine Tweener-Richtung vielleicht eingehen. Was aber in dem Tag-Team, glaube ich, ganz spannend werden könnte. Ich würde mich freuen, wenn es dieses ganz weichgespülte Babyface-Ding nicht mehr gibt. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen mehr Charaktertiefe tut den beiden definitiv gut und Lawrence Roman ist da, glaube ich, auch ja, der bessere Part, der diese Rolle einnehmen kann und die auch definitiv umsetzen kann. Vielleicht auch so ein bisschen der Grund mit, dass man dasselbe nicht mit Metehan und Rambo macht. Dass man es da vielleicht in der zweiten Shotgun-Folge abgebrochen oder nicht mehr fortgesetzt hat. Um halt eben nicht zweimal denselben Twist, denselben Turn Ja, in das kann Tag-Teams gut zu sein. haben. Kann gut sein. Werden wir abwarten und in den nächsten Shows und Shotgun-Folgen verfolgen. Meine Güte, das war ein schlechter Satz. Apropos Kenne ich. Shotgun, wir hatten Haha. nämlich noch das Shotgun Championship Match im Co-Main Event. Dennis Cash Dulli gegen Axel Tischer. Ja, also ich mag Axel Tischer, finde super, dass er da ist, aber es war etwas merkwürdig, ihn um den Midcard-Titel antreten zu sehen. Es kam zum zweiten Ref-Bump des Wochenendes, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen noch einen vergessen habe, aber ich glaube nicht. Felix Schulz, glaube ich, heißt er, ist zu Boden gegangen. Dennis Dulnig hat sich den Titel geholt. Es gab ein Gerangel und gerade als Felix Schulz wieder zu sich kam, hat sich Tischer den Gürtel so ein bisschen gesichert, traf aber damit versehentlich den Ringrichter, der daraufhin Tischer disqualifizierte. Es war meines Erachtens dafür, dass du das Match angesetzt hast, ein ganz gutes Ende, weil du Tischer hier nicht hast klar verlieren lassen. Das weiß ich nicht, ob das Standing von Cash unbedingt so groß, also klar, man hätte es jetzt auch unfair machen können mit einem Titelschlag oder so, aber ich fand es doch schon ganz gut, weil so kann man, also anscheinend macht man mit denen jetzt auch weiterhin was, weil wie schon gesagt, wir haben es ja glaube ich letzte Woche schon gesehen, Tischer ist ja Dulnik hinterhergegangen und Dulnik war so fix und fertig, dass er einfach der erstbesten Person, die er gesehen hat, ein Titelmatch für Frankfurt gegeben hat, also wird da mit Sicherheit noch was kommen. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Tischer und Dulnik vielleicht so ein bisschen tragende Charaktere für diese Shotgun-Folgen sein werden in Zukunft. Ach, du meinst, dass es da wirklich so ein paar Hauptpersonen gibt, die das, wo ich es das durchzieht? Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht so ein, jetzt nicht unbedingt ein B-Show draus macht, aber so ein bisschen was, ja, vielleicht auch so ein bisschen Stories mit reinpackt aus den Matches, aus den Shows. Also, könnte ich mir vorstellen. Früher war es ja eigentlich auch so, dass der Titel ja des Formats wegen auch eingeführt wurde. Also vielleicht ist das wirklich so ein Hauptding, was sich dann durch die Shows zieht. Also in der zweiten Ausgabe ging es überhaupt nicht um die Shotgun Championship. Na gut, aber, super. Warten wir mal ab. Jetzt stand ja auch noch sicherlich, also gab es noch einige Highlights halt vom Karat, ja, was halt erstmal aufgearbeitet werden musste. Von daher warten wir mal ab, wenn es wieder Alltag wird bei der WXW. Genau. Ich würde sagen, so die ersten vier muss man sowieso aus einem anderen Blickwinkel nochmal betrachten, weil jetzt sind ja, glaube ich, bis zur 5. keine Shows. Das heißt, jetzt kommt erstmal alter Match-Content dann in den Shotgun-Folgen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich denke, dass jetzt alte Sachen kommen werden, weil man hat jetzt, glaube ich, erstmal alles durch soweit, ja. Wobei ja Frankfurt jetzt, glaube ich, nächste Woche schon ist. Ist Frankfurt ist ja schon nächste Woche? 28. 28. Ja, gut, okay. Aber da muss ja zumindest auf jeden Fall eine Woche, Folge noch was anderes bringen. Mhm, richtig. Und danach muss man halt mal gucken, in welche Richtung es damit geht. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man da so eine sekundäre Show draus macht. Einfach was regelmäßiger da ist mit so ein paar Charakteren, die halt dann auch in dieser Show etablierter sind. So ein Axel Tischer könnte ich mir gut vorstellen als ein Zugpferd. Ein Cash natürlich als Shotgun-Champion und halt so ein paar wiederkehrende Gesichter, die halt immer mal wieder auftauchen. Vielleicht, ich sag mal so ganz doof, das was WWE Speed damals war auf Twitter. Man könnte ja dann auch wirklich den European als den Midcard-Champion quasi einführen und den Shotgun quasi als TV-Championship, in Anführungsstrichen, halt für diese Shotgun-Formate. Genau. Könnte man schon machen, ne? Also rein theoretisch halte ich das auch nicht für ausgeschlossen, ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Na, und in der Zeit, in der Social Media halt eben noch mal wichtiger wird und Shotgun ja eben YouTube-exklusiv ist, als wöchentliches Ding, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da vielleicht mal was Neues ausprobiert. Wir werden es verfolgen. Yes. Dann kam das Interview mit Elia Blum, der hat auch noch kurz über Karat und Bobby Ganz und alles gesprochen. Ja, da gab es dann halt nach 3 dann noch das Match. Kommen wir gleich auch nochmal zu, haben wir aber auch schon ausführlichst besprochen in den West Side Stories von Nacht 3. Main Event war dann Jay Nero gegen Kanji. Leider, ich finde Kanji halt echt cool, deswegen leider hat Jay Nero gewonnen, aber natürlich kannst du die jetzt nicht das zweite Match in neuer Besetzung auch verlieren lassen. Nee, vor allem es hat schon, selbst es, nicht. Ne? Also es hat schon sehr, also die haben eigentlich auch schon maximal schlecht ausgesehen, weil sie trotz dauerhafte Ablenkungen und zu dritt ist trotzdem echt knapp, wurde Kanji wahnsinnig viel offensiver hatte und Jay Nero sich irgendwie extrem retten musste. Also ich finde Jay Nero, vorher war sie Heel, aber sie war eigentlich nicht so der Chicken Heel, der irgendwie immer Hilfe und Glück und was auch immer brauchte, aber gefühlt geht es jetzt gerade in die Richtung und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich finde es definitiv nicht gut, muss ich sagen. Also sie waren vorher definitiv mehr so die Richtung unfairer und rücksichtsloser Heel, sag ich mal. Ja, und ja, so eine Gruppierung drückt halt immer einen etwas anderen Stil mit drauf, ist so mein Gefühl. Gerade die beiden. Ja, gerade die beiden, natürlich. Ja, man kann wohlwollend sagen, dass das Tag-Team-Match, die Niederlage da, ihr nicht, also Jay Nero persönlich, jetzt nicht so sehr geschadet hat, weil sie nicht gepinnt wurde, sondern eben Alex Duke. Deswegen hat sie jetzt hier auch nicht verloren, sondern konnte den Sieg einfahren. Ich finde den Start trotzdem kacke. Also, ja. Die haben sich jetzt nicht als irgendwie dominantes Team etabliert, das kann man festhalten. Ja. Nee, leider nicht. Und das wäre vor allem, wenn man diesen Moments-Title auch gerade mit zurückbringt, schon angebracht gewesen, würde ich es behaupten. Ne? Also wenn du den wieder etablieren möchtest und wieder groß darstellen willst, dann lass dich halt dominant dastehen für eine Zeit lang. Die müssen sich auch was überlegen, weil momentan Ist es nicht? Also gut, wir sind da vielleicht auch ein bisschen unfair, weil es waren jetzt erst zwei Auftritte. Aber momentan macht es den Eindruck, dass du Jay Nero vom Standing her geschwächt hast, ohne die anderen beiden zu stärken. Und da müssen sie Ja. sich für die Zukunft auf jeden Fall einfallen lassen, wie sie das ändern. Wie gesagt, es waren erst zwei Auftritte, alle Chancen, das zu machen. Von daher, ich will es gar nicht kritisieren, aber so ein bisschen die Sorge habe ich. Ich glaube, so kann man es vielleicht stehen lassen. Ich glaube, da haben wir auch am Wochenende schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich stimme dir da absolut zu. Das ist mehr ein Downgrade für Jay Nero als ein Upgrade für Duke und Bellamy leider bisher. Kommen wir zu Nacht 3. Johnny Robbie gegen Oshi könnt ihr in der heutigen, also 19. März, Ausgabe von Shotgun sehen. Ja, war ein sehr gutes Match. Ich sage jetzt einfach mal nicht den Sieger, ihr könnt es ja einfach gucken. Dann die Halbfinals. Ja, wir haben es ja grob besprochen. Ahura gegen Thomas Shire. Es war weiter feinstes Ahura-Cena-Booking, denn nicht nur hat er sich durchsetzen können nach hartem Kampf, sondern wurde nachher auch noch von Shire attackiert, damit er maximal angeschlagen ins Finale geht, hat auch Stuhlschläge einstecken müssen und so weiter und so fort. Blum hat sich respektlos behandelt gefühlt, das hat er auch nochmal Den Mallmann gesagt. Deswegen gibt es natürlich ein Tag-Team-Match. Ja, hat Eric Stevens irgendwie als alten Kumpel dabei und Blum hat aber später, ich glaube, das kommt erst später, aber ich sage es jetzt auch schon mal, hat sich auch Gedanken gemacht, wen er denn bringen könnte. Zweites Halbfinale, Peter Tierney gegen Yamato. Ich glaube, Ganz das war ein kurz zu Finale, dem Interview was wir beide getippt mit hatten. Blum noch mal ganz kurz. Er hatte nicht gesagt, dass er einen Kumpel, glaube ich, dabei hat, sondern eher jemand aus Blums Vergangenheit oder ein Vorbild von Blum. So rum war es nämlich Er gestrickt. hat erst gesagt, dass es ein Kumpel ist und dann, dass es ein Vorbild von Elia Blum bin. Ich bin mir Okay. nicht. Ich meine, dass das so gewesen wäre. Dann das mit dem Kumpel kann ich Und mich jetzt einen ehrlicherweise alten nicht direkt. Weggefährten Ja, oder irgendwie so. sowas. Okay, das kann sein. Ja, aber es war, glaube ich, mehr darauf geprägt, dass es halt wirklich ein Vorbild von Blum ist und jemand hat ja auch selber gesagt, dass es einer ist, den er damals gesehen hat als Kind hier. Oder als Jugendlicher bei der WXW und der ihn zum Wrestling auch gebracht hat. Ja, das kam auf jeden Fall noch hinzu, das stimmt, das habe ich unterschlagen. Aber genauso hat Blum ja das alles umgedreht und hatte ja dann seinerseits auch jemanden dabei, den ganz sehr cool fand und der vielleicht auch ein, ja, spektakulärer Name war. Das werden wir gleich herausfinden, wer das war. Ja, das haben wir ja schon raus. Tierney, Yamato, ja, es war klar, also wir hatten beide Ahura Tierney im Finale, zumindest jetzt nach Nacht 2 hatten wir das getippt. Ich glaube, vorher waren wir, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber ja, es war das logische Finale. So kam es dann auch. War ein gutes Match. One Cold Manders mit den Tranquillos de Japón, Bushi und Naito, das, was wir auch vermutet hatten, in Nacht 3 wird es die beiden nochmal als Tag Team geben. Konnten auch gegen Allen Angels und Planet Gojira gewinnen. Allen Angels wurde natürlich gepinnt von Manders. Es war einmal mehr beeindruckend, wie wenig Naito echt noch kann. Also der wurde dann irgendwie in der Ecke vermöbelt und sein Selling war, dass er ungefähr 10 cm nach unten gerutscht ist. Fantastisch. Hashimoto, Dani Luna. Ja, Hashimoto hat gewonnen. Dadurch, dass Hashimoto halt bei Femme Fatale ist, finde ich das super. Sonst hätte ich mir gedacht, hätte man vielleicht auch Dani Luna den Sieg geben können. Aber ja, Hashimoto hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Match gegen Dani Luna war so ein kleiner Showstealer, oder? Ja, Also total. so Das im hat auch Bock Nachhinein gemacht. nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen haben, aber doch, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also die beiden, Hashimoto haben wir schon öfters gesagt jetzt heute. Und auch im Rahmen anderer Podcasts bereits. Die macht super viel Spaß. Die kommt gerne wieder. Die kommt auch auf jeden Fall wieder. Und Dani Luna ist ja sowieso ein gern gesehener Name, auch meinerseits bei der WXW. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Und die beiden gegeneinander waren ein super Match. Hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht. War cool. Ja. Dann kam es tatsächlich zu Elia Blum und Minoru Suzuki gegen Bobby Guns und Eric Stevens. Ja, ich meine, wir haben einen Kommentar bei YouTube bekommen, den werde ich nachher noch vortragen, dass wir da vielleicht ein bisschen kritisch sind, aber ich finde es immer noch absoluten Blödsinn, dass du sagst, wir klären das, also es ist ja nicht mein Wortlaut, sondern es wurde ja gesagt, wir klären das wie Männer im Ring, so wie man das macht. Und am Ende pinnt halt Suzuki Stevens. So klar kann ich jetzt sagen, wir bauen hier nochmal ein Match auf, aber dann schenk's doch nicht so hoch. Also, dann sag doch, ganz kann ja sagen, ey, ich find's scheiße, dass du mich nicht erwähnt hast. Ja, komm, keine Ahnung. Und dann, ich habe ja auch jemanden dabei und wir finden das beide nicht cool. Und ja, ich suche mir auch einen. Fertig aus, hast das Match auch aufgebaut. Aber wenn du es wirklich auf diese persönliche Ebene bringst und sagst, wir klären das wie Männer, kannst du noch nicht die anderen beiden in die Entscheidung bringen. Also, Nee. ja, es ist noch nicht vorbei, verstehe ich, entschuldige, aber sorry, du bist dran. Nee, alles gut, erzähl ruhig zu Ende. Ja, ich bin fertig. Okay. Ich bin auch fertig mit den Nerven. Nein, für mich von vorne bis hinten nicht viel Sinn ergeben, ehrlicherweise, weil es klang von Anfang an so, als wäre es eine direkte Challenge um den World Title am Tag 2 gewesen, was dann an Tag 3 stattfinden soll. Dann wurde es plötzlich irgendwann zum Tag Team Match, als Bobby Guns Eric Stevens aus dem Hut hervorgezaubert hat. Ilja Bloom hat dann auch irgendwann noch einen Kumpel dabei gehabt und dann wurde es zum Tag Team Match. Und wie du schon sagst, dass die beiden, die nicht in diese persönliche Ebene mit involviert sind, am Ende dann das Finish untereinander ausmachen. Maximal unglücklich, würde ich sagen. Also, Ja. das passte für mich überhaupt nicht. Weil das Match der beiden wird es jetzt halt in Frankfurt geben um den Titel. Also man hat es jetzt halt nur verschoben. Aber man hätte ja wirklich erst das Match, weißt du, so ein bisschen lockerer aufbauen können, dann nachher nochmal auf die persönliche Ebene gehen und dann, das wäre immer noch früh genug gewesen, Ja. meines Erachtens. Ne? Also. Also das Problem ist ja an sich nicht, dass das hier als Tag-Team-Match stattgefunden hat. Das Problem ist ja mehr der Weg dahin, wie du diesen Weg gegangen Ja, dieses bist. Persönliche halt, Genau. das hat halt dann nicht gepasst. Na gut. Dann hatten wir noch einmal Lucha Rules, das fehlte natürlich noch. Und hier kam der große Auftritt von Ricky Sosa. Ja, der Mann ist over, also das Theme ist over vor allem. Mit Mala Fama, Toxin und Ares gegen Spiderfly, Soltan und Titus Alexander. Es war ein sehr unterhaltsames Match. Ich glaube, ich habe schon bessere Matches gesehen, auch mit Lucha Rules, aber es war schon sehr gut. Ja, einige Fans haben Kleingeld losgeworden, war auch nochmal ganz nett. Flog ja einiges in den Ring so. Ja, es war ein Spektakel, es waren viele Moves. Bei sechs Leuten fällt es auch nicht auf, dass einer irgendwo drauf geht, um den Move zu nehmen. War ein gutes Tempo drin, also ja, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Ricky Sosa hat hier auch den Pin. Ich glaube, das habe ich in Nacht 3 auch schon gesagt. Wenn Team so over ist, muss der natürlich auch nochmal den Natürlich. Pin verloren. Hat er gemacht, alles richtig gemacht an dieser Stelle. Ja. Ja, Opening-Sequenz war unfassbar, sagt Marco. Ja, habe ich gar nicht mehr so vor Da Augen. ist so viel passiert, ich kann mich auch nicht mehr Ja, dran erinnern, das genau, Wochenende aber. war so lange, es ist so viel passiert, aber es war ein gutes Match. Also, ja. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Lucha Rules ist ja immer so ein bisschen ein kleines, verstecktes Highlight am Karat-Wochenende. Ansonsten hast du, glaube ich, es auch schon ganz gut zusammengefasst. Gab bessere natürlich, klar, gab aber auch bestimmt schon nicht ganz so gute. Hat Bock gemacht, die haben alle ordentlich Tempo gehabt. Ricky Sosa ist over wie Sau. Natürlich läuft das Team am Ende nochmal. Alle feiern, alle haben Spaß. Ja. Perfekt gemacht, also optimal. Und dann wurde es ernst. Ahura 20 Minuten kassiert gefühlt, eine Minute Gas geben. Nein, ist übertrieben. Das Finale war schon ein bisschen offener. Am Ende hat Ahura gewonnen. Ja. Ist jetzt König der Catcher, ist jetzt der Gold King, also hat er sich selber genannt. Ja, 16 Karat Goldsieger ist König der Catcher, habe ich schon gesagt. Hat jetzt zwei Trophäen. Tihani gibt ihm nochmal die Hand und sagt: Ey, wenn du das Gesicht der Liga sein willst, kannst du halt nicht abhauen. Und dann sagt Ahura: Ja, meinst du, ich verpiss mich nach so einem Wochenende? Ja, Ahura bleibt uns also erhalten, ist das Wort, was ich gesucht habe. Erhalten bleibt er uns. Ich habe meinen Teil halt, wie gesagt, nach 3 schon gesagt. Ich bin vom ganzen Ahura-Booking übers Wochenende. Es war letztes Jahr so, es ist dieses Jahr so. Es war bei mir damals auch bei John Cena so oder bei Roman Reigns so. Ich mag, also auch bei The Grind so, ich kann die Liste jetzt durchgehen. Es ist nicht meine Art von Booking, das ist mir zu drüber. Ich bin da kein Fan von, aber es gab da 1000 Leute ungefähr in der Halle, die es hart abgefeiert haben, die ausgerastet sind, die das gut fanden. Da muss man sagen, da hat die WXW dann halt auch vieles richtig gemacht. Ja, dem ist eigentlich nicht großartig noch viel hinzuzufügen. Hättest du Tihani das Match gewinnen lassen, wäre der niemals wieder ein Babyface geworden. Ne. Der wäre in der Heel-Hölle versauert bis zu seinem Lebensende. Von Deswegen habe ich daher. nach 2 auch gesagt, Ahura gewinnt das Ding in unserem Tippspiel, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie man da noch aus der Nummer rauskommen sollte. Im Quasi, Nachhinein, booking-technisch. ja, im Nachhinein sehe ich da meinen Fehler ein. Aber ich hatte auch tatsächlich keine andere Chance mehr, dich noch zu überholen. Also von daher musste ich ja auf diesen Sieg Tihanis gehen. Also rein punktetechnisch. Anders wäre es ja Das gar nicht mehr drin stimmt. Du gewesen. lagst ja schon hinten, 2, 3 Punkte, ja. Genau. Wir haben ja gesagt, das Finale gibt mehr Punkte und das war meine 3 einzige Punkte hättest du, Chance, ja, noch du aufs hättest Match hier zu ausgleichen können kommen. damit, Genau. ja. So habe ich am Ende 6 Punkte Vorsprung gehabt. Du verlierst das Tippspiel, ich gewinne es. Wunderschön. Toll. Ich mache Und keine wir. Tippspiele mehr mit dir. Oh doch. Also Schreiben. ich muss aber nochmal sagen, diese Ahura-Story, also nicht nur über das Wochenende, sondern auch diese Sache mit. Wenn ich das Turnier verliere, dann verlasse ich die WXW oder nach Karat ist für mich Schluss. Es war viel zu undurchsichtig. Man hat es nicht gut aufgearbeitet auf dem Weg zum Karat. Und jetzt nach dem Karat finde ich, diese Storyline ist halt einfach Ja, vor allem, wir haben ja auch überflüssig. wir haben auch hier ein Teammitglied, Also Grüße gehen jetzt raus an Craigie. Der auf jeden Fall felsenfest der Überzeugung ist, dass Uhura gesagt hat, Karat ist Endstation für ihn, egal was passiert. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Er hat halt eine ewig lange Promo gehalten, wo ich mir nicht jedes Wort merken konnte. Ich meine, dass Matt DiMassi das bei einer Show auch mal gesagt hat. Das heißt, er hat ihr entweder halt gesagt, ja, ich mache jetzt einen Rückzieher so, weil ich habe jetzt Karat gewonnen, wie auch immer. Gefühlt, also es war halt, irgendwie war es dieses Jahr 16 Karat Ahura. So, alle Storylines waren gezogen oder eigentlich vorbei. Also egal, ob es jetzt die World Wrestling Championship war, wo Mandas gegen Bloom eigentlich eine Wiederholung war, wo du, wie du gesagt hast, Texas Deathmatch war der Höhepunkt. Grind gegen Gojira war ein super Match, aber auch schon eigentlich 2 Monate zu lang. Da müssen irgendwie mal andere Köpfe in diese Fehde rein. So. Weiß ich nicht, ne? Das waren um die beiden Titel gab es eigentlich nichts. So im Karat gab es, dadurch, dass Mudo irgendwie und Tisha auch nichts hatten, es gab eigentlich keine Storyline. Über dem Ganzen schwebte, hört Ahura auf oder nicht. So. Und Und es war dann einfach, es war ein super spaßiges Wochenende, aber es war schon irgendwie recht dünn. Also du hattest sonst immer Sachen, auf die du dich auch noch gefreut hast und so. Ja, wie gesagt, es gab nur das eine. Entschuldigung. Ich habe dich schon wieder unterbrochen. nö, alles gut, ich habe dich eher unterbrochen, alles gut. Nee, absolut. Also diese Story mit bleibt er oder bleibt er nicht, ich bin da absolut bei Craigie, ich habe es absolut genauso verstanden. Er hat hundertprozentig gesagt, Karat ist für mich Endstation. Das waren 100% 1 zu 1 seine Worte. Karat ist für mich Endstation, sowas gesagt. Connor schreibt gerade, dass Pascal meinte, dass Ahura seine Stiefel bei der GWF hat stehen lassen. Das ist tatsächlich genauso passiert. Ich habe es gesehen im Stream. Okay, ich hab's nicht gesehen. Okay, ne, er hat ein Match bestritten. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war bei der GWF. Das war jetzt irgendwann. Letzte war gegen Spalter. Ja, kann sein, dass es das war. Genau, und danach Aber hat er sich um die. es war jetzt ein Event bei den Dogs. Ansonsten Ne, hat er dann den war es das Titel verloren davor. bei Global Warning gegen Kuga. Ja, das dürfte das gewesen sein. Vom Pro Genau. Wrestling Noah. Ja. Er ist jetzt auch neuer GWF Berlin Genau, Champion. darum ging es um die Gewinner Championship. Genau, und Ja, dann danach hat war er das eben die das. Stiefel ausgezogen, in den Ring gestellt, sich groß verabschiedet. Ne? Und ja. Genau. Also, Ja, GWF dann und vielleicht hat WXW er sind sich. ja quasi die zwei großen Ligen, wo Ahura auftritt. Der große Die Wälzer tritt ja, einzigen. glaube ich, Also nirgendwo anders auf. bei Fightback war er nochmal Ende Dezember. Aber ansonsten, wenn man sich die Liste einfach mal durchgeht, da ist nichts außer den beiden. Aurora einmal in Frankreich tatsächlich gewesen. Aber ansonsten WXW, GWF, dann nochmal Genau. Fightback im Oktober. Ja, aber wenn man sich das durchguckt, von 2023 gab es, glaube ich, ganze 2 Matches außerhalb GWF, drei Matches außerhalb von GWF und Da kannst WXW. du ja theoretisch auch ganz gut sehen, wenn du in die Statistik gehst, Ich bin jetzt die Liste durchgegangen. Matchstatistiken. Komm, erzähl deinen Punkt weiter. Ja, also im Endeffekt fand ich einfach, dass die Story, die sich übers Wochenende gezogen hat, einfach eine komplette Non-Story war. Dadurch, dass du halt eben sagst, ja, wenn er geht oder wenn er verliert, dann geht er und am Ende gewinnt er und geht eben nicht. Also im Endeffekt hast du ja dieses komplette Wochenende gemacht, nur um eben kein Highlight zu haben. Natürlich hast du jetzt mit Ahura als Sieger das Highlight, aber ich weiß nicht, es fühlte sich alles nach Abschied an. Kann natürlich sein, dass man uns hier komplett auf die falsche Fährte geführt hat. Auf der anderen Seite würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn Ahura gesagt hat, ich mache nochmal einen Wollte ich Rückzieher auch und gerade ich bleibe sagen. halt doch Ja, da, ne? Also ja. das. Vielleicht auch ein bisschen, also man weiß es nicht, aber vielleicht auch ein bisschen Druck machen. Ey, wenn ich das nicht gewinne, bin ich weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie Ist das. jetzt viel reininterpretiert. Also da Ja, weiß man können wir alles natürlich nicht nicht. wissen, klar. Ja. Kann Aber es wirkt natürlich. alles schon sehr unrund, ne? Ja, total. Also das wird dann natürlich auch irgendwo dazu passen, dass du halt die ganzen großen Stories wie das World Title Ding und den Tag Title mehr oder weniger schon abgehandelt hast, um hier Ja, eben Platz für den großen genau. Abschied zu machen. Das wirkte halt so. Ach so, nee, ich finde, es wirkte halt so. Wir müssen irgendwas machen, um übers Karat irgendwie so noch eine große Story zu haben, die interessant ist. Und dann nehmen wir uns unser größtes Babyface und keine Ahnung. Man hat ja zumindest, also wenn er bei Ahura halt, also Marco hat auch geschrieben, da heißt, es hieß auch Ahuras GWF-Karriereende. Also vielleicht hat man auch einfach aus einer Real-Life-Story dann einfach am Ende eine Story gemacht, auch wenn dann schon klar war, dass dem nicht so ist oder. Man weiß es nicht. Aber wie du sagst, bei Ahura, er hat ja so ein bisschen den Ruf, dass er nicht so durchschaubar ist, sage ich mal. Vielleicht Da hat kann er auch ja auch Stefan ein Lied einfach von singen. auch. Vielleicht hat er auch einfach nochmal seine Meinung geändert. Naja. Wrestling war geil, Storylines fragwürdig und eine Menge Händeschütteln. Ja, Storylines eher nicht existent. Also ich weiß Ja. nicht, ob sie fragwürdig waren. Genau, also fragwürdig ist, dass es nicht so viele Stories gab. Das Ja. hat mich auch am Wochenende am meisten gestört, dass du halt, klar, wenn du nur für das Wochenende da bist und sonst mit der WXW nichts am Hut hast, hast du super viel Spaß gehabt, garantiert. Du hast eine Menge Shows gehabt, du hast keine Ahnung, wie viele Matches gehabt, die kannst du an fünf Händen nicht abzählen wahrscheinlich. Du kamst auf jeden Fall auf deine Kosten. Wo sie dieses Mal allerdings nicht dran gedacht haben oder es ein An bisschen die haben schleifen Sickos. lassen. Ja, es sind so ein bisschen, ja genau, die Sickos. Eben die, die im Produkt da sind, die jede Show verfolgen, die halt auf die Stories auch so ein bisschen gucken und dafür kommen, um halt eben zu sehen, okay, wie entwickelt sich das weiter? Und hier hat sich eben nicht viel weiterentwickelt, beziehungsweise fast gar nichts weiterentwickelt. Und Ja, außer das dass wir jetzt ist. Ahura gegen Blum wahrscheinlich in der Zukunft bekommen Ja. werden. Und das ist tatsächlich das, was mich am meisten stört, dass man eben. Ich weiß nicht. Also ist Wrestling in Deutschland mittlerweile so weit, dass man Event-Fans über den regelmäßigen Fan stellt, dass man eben sagt, okay, die Leute, die kommen für so ein Festival und die kommen nur für das Festival, die kennen sich mit den Stories nicht aus, deswegen ist es egal. Vielleicht hat man Oder. gedacht, wir ziehen mit Naito, Bushi und Suzuki so viele Casuals, dass wir das möglichst einfach halten. Wir machen keine großen Sachen um die Titel. Wir machen das mit Ahura, keine Ahnung. Und die richtigen Hardcore-Fans, die kommen auch zu Back to the Roots und so weiter. Und dann lass uns lieber da. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Idee. Ich Finde ich weiß es aber halt, nicht. find ich halt sehr schade für das Highlight des Jahres. Also es, ich sehe es halt irgendwie wirklich aus diesen zwei Perspektiven. Für einen Casual-Fan, der jetzt nur für die Show da war, oder beispielsweise ein Conor, der jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel mit der WXW zu tun hatte, ein paar Shows vorher schon gesehen hat und jetzt das erste Mal bei einem großen Karat dabei war, der hat bestimmt einen geilen Abend gehabt, der hat bestimmt Spaß gehabt. Ne? Er sagt ja, Wrestling war geil, Storylines fragwürdig. Vom Wrestling hat er sicher einen geilen Abend gehabt, aber ich denke mir so, okay, ich bin jede Oberhausen-Show da, ich gucke jede andere Show, die woanders ist, gucke ich auf YouTube. Wir investieren super viel Zeit in das Verfolgen der WXW, wir machen einen eigenen Podcast drüber und so weiter, wir sind in den Stories drin, wir kennen die Charaktere, wir kennen teilweise die Personen persönlich. Ja, für uns war es eher so ein bisschen Filler, hatte ich das Gefühl. Ja, ich lese jetzt einfach mal ganz kurz einen Kommentar vor, den wir bei YouTube bekommen haben, weil wir fordern ja immer Kommentare und nur weil er uns gegenüber kritisch ist, möchte ich ihn jetzt nicht außen vor lassen. Ich fand den Podcast größtenteils nicht in Ordnung. Der war ja schon sehr negativ. Es gab am Wochenende genug Stories, soweit das mit so vielen internationalen One-Timer möglich ist. Bobby Ganz, der unbedingt das Karat gewinnen will und direkt rausfliegt, jetzt als Übergangsgegner für Blum. Klar war auch, dass es nach einer Attacke am Ende von Tag 2 nicht direkt am Tag 3 ein Titelmatch gibt. Würde ich widersprechen, dann baust halt nicht direkt auf diese persönliche Ebene auf, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, weil dann stimmt dein nächster Satz, das 2 gegen 2 war voll in Ordnung, keiner von beiden wurde gepinnt und die Fans haben zweimal Kase Ninare bekommen. Wie gesagt, dann bringst du dich auf diese persönliche Ebene, sondern mach das nach dem Turnier. Dann kannst du es auch für Frankfurt so ankündigen, wie es jetzt gemacht wurde, finde ich dann auch vollkommen okay. Lass die beiden sich mit einem Match rausprügeln oder sowas, dass sie da persönlich werden. Dann kannst du auch mit den beiden Fly-Ins das Finish machen. Völlig in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Aber das von Tag 2 nach dem Titelmatch direkt an auf diese persönliche Ebene zu bringen, ist halt eben für die Story, wenn du sie so weiterziehst, nicht positiv fördernd gewesen. Ich glaube, Aho hat sich nicht ganz an die Vorgaben von der WXW gehalten und einfach die Promo gebotcht. Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch ein bisschen. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann hat man es so ein bisschen. Aber ja, dann muss man sich meines Erachtens besser überlegen, wie ich so Sachen dann anders erzähle. Also dann kann Aho ja auch sagen, nee, ich meinte nur, wenn ich verliere oder was weiß ich. Also, Ja, und dann weißt du? kannst du ja auch einfach, also das war ja auch nicht mehr ausgestrahlt, diese Promo von Ahura damals. Du hast nichts davon Auch das, gezeigt. ja. Klar, du hast es ein bisschen mitgefilmt, aber selbst das hättest du schneiden können und Ja. du hättest das definitiv viel größer in Videopaketen schneiden können. Ja, bei der WXW stand ja, also in den News, ich hatte ja extra nochmal nachgelesen, wenn er nicht gewinnt, dann beendet er seine Karriere. Das stand ja da schon drin. Das war ja dann auch der Punkt, wo ich auf die Idee kam, oh, vielleicht gewinnt er wirklich. Das kam ja für mich vorher gar nicht in Frage, weil wenn er wirklich aufhört, gibt es ihm ja nicht den Karatsieg. Gut. Ja, dann, also GSK Starfighter schrieb dann noch, zwischen Ahura Blue und Cowboy Way gibt es Stories, The Grind bat sie in Split an. Ricky Soul so kurz dabei, einer der talentiertesten europäischen Wrestler. Zwei Banger-Matches, viraler Entrance, bla bla bla bla. Ahura hat mehrmals gesagt, nur wenn ihr einen Turnier besiegt, war es das und er versuchte alles zu geben. Anscheinend hat er das nicht unbedingt so gesagt, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht hundertprozentig. Mit dem Sieg hat man ihn als neuen Top-Guy positioniert, absolut. Im Finale gab es, ja, das Finale war okay, war auch die einzig sinnvolle Ansetzung. Naito wegen seinem Namen wäre möglich gewesen, da habt ihr aber recht, seine Matches waren echt nicht gut, liegt an seinen kaputten Knien. Los Tranquillos de Japón sind fürs Ego und den Paycheck da. Insgesamt war es wieder ein starkes Wochenende und live in der Halle, er hat es echt Spaß gemacht. Also vielen Dank für den Kommentar. Es stimmt schon, dass wir da sehr negativ waren und ich glaube auch im Vergleich zu vielen anderen in der Halle deutlich negativer, aber ja. Ich habe mit Wrestling oft ein Problem, wenn es unlogisch ist und wenn du dir keine Mühe gibst. Also, es gibt so einen Spruch, den hat schon mal ein recht bekannter, zumindest in Deutschland recht bekannter Wrestling-Trainer gesagt: Nur weil es Wrestling ist, musst du damit nicht alles erklären. Also, du kannst nicht einfach immer sagen, it's Wrestling und deswegen passt das schon so. Und ich finde, manchmal hat man sich da doch sehr einfach gemacht. So, keine Ahnung. Und wir haben ja über Storylines, die einfach drüber waren und so weiter, schon gesprochen. Aber ich gebe dir auch recht, es hat tausend Leuten in der Halle wahnsinnig Spaß gemacht. Nur noch, ich hatte ein schönes Wochenende und trotzdem beleuchte ich Dinge, die gerade bei der WXW sind, an dem Wochenende recht negativ. Und die Befürchtungen, die wir einfach im Vorhinein hatten, haben sich meines Erachtens einfach bestätigt. So, das soll nichts davon nehmen, dass ich eine geile Zeit hatte, zu den nächsten Shows auf jeden Fall auch kommen werde, für die nächsten Turniere da irgendwie auch schon Karten habe und so weiter und so fort. Das kommt da manchmal vielleicht negativer rüber, weil ich gucke wahnsinnig gerne die WXW und ich würde nicht diesen Podcast machen, wenn es eine Sache wäre, auf die ich überhaupt keinen Bock hätte. So, ja, das nochmal zu dem Kommentar. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in den Live-Podcast generell vom allgemeinen Feeling noch mal ein bisschen negativer waren, weil wir kamen ja gerade aus der Halle, haben das gerade eben miterlebt. Es waren lange Tage, das ist Genau. vielleicht auch nicht zu unterschätzen. Man Ja. ist dann quengelig. Nein, weiß ich Ja, nicht. es ist halt ein bisschen ungefilterter, als wenn du jetzt so ein paar Nächte oder eine Woche drüber Ja. geschlafen hast und einfach auch so ein bisschen, ja, schon die ersten zwei Shotguns hattest. Klar, da siehst du es nochmal aus einem ganz anderen Blick, aber da waren wir, glaube ich, wie gesagt, einfach ein bisschen ungefilterter, ein bisschen gerade raus und pure Reaktion, was da gerade passiert ist. Ne? Also kann ich mir auch vorstellen, dass das Ich durchaus ein finde es bisschen trotzdem auch negativ nicht war. ungerechtfertigt. Also ich finde, man kann trotzdem ein gutes Wochenende haben und trotzdem die Dinge Natürlich, kritisieren. klar, absolut. Und wie gesagt, es gab trotzdem tausend Leute in der Halle, die einfach explodiert sind, als Ahura das Ding gewonnen hat. Und ich kann trotzdem für meinen Teil sagen, ich verstehe bis heute nicht, warum Ahura ein Face ist. So. Ja. Und da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, aber das ist auch das Schöne. So. Und ich gehe in Anführungsstrichen schlecht gelaunt aus der Halle, weil Ahura das Turnier gewonnen hat. Und tausend Menschen gehen gut gelaunt raus. Und in dem Moment kann ich sagen, die WXW hat das zumindest richtig gebuckt. Nur weil es mir keinen Spaß macht, muss die WXW ja nicht anders bucken. So, und ich sage dann auch nicht Scheiß WXW oder ihr habt das Kacke gemacht, sondern mir gefällt es in dem Moment so nicht. Ich finde, man hätte ein paar Sachen vielleicht anders machen können. So. Und ich glaube, am Ende sind wir uns aber alle einig, dass wir gerne zur WXW gehen. So. Auf jeden Fall. Und das ist ja Pascal auch schreibt noch, Naito das. ist auch so eine, Entschuldige, auch so eine Sache, bezahlte Meet & Greets und dann später am Merch Fotos machen. Ja, Okay, stimmt. das ist schon krass, das habe ich nicht mitbekommen. Am dritten Tag stand er mit Bushi unten dann. Okay. Ganz am Ende. Umsonst dann oder hat er Das da, weiß ich oder was? nicht. Ich war nicht da. Also Kann ich ich bin mir nicht fast nicht hingegangen, aber vorstellen. kann ich mir auch nicht vorstellen. 10 € für ein Foto. Okay. Ich glaube, die Ja, Karte dann hast haben du wir für alles das Meet and mitgenommen, Greet. wahrscheinlich, was Ja, ging, ne? Nach wahrscheinlich. 3, bevor die dann gehen oder so. Ja. Weil ich immer noch denke, der müsste, also ich habe keinen Plan, was New Japan bezahlt, aber dass er das so nötig hat, erstaunt einen ja schon irgendwie. Da kann Naja. ich halt auch nicht so ganz mitreden. Da hätte man vielleicht mal Claudio befragen müssen, der sich da ein bisschen mehr auskennt. Aber ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung war Naito halt nie so der große Ultra-Topstar bei New Japan. Das waren halt immer andere vor ihm. Es waren halt immer eher so ein Ja, Omega, Okada und Okada. sowas, ne? Also die Ja. waren ja, oder Tanahashi. Das waren so die, die halt immer auf der Ebene ganz oben standen. Da halt Ich runter glaube, stand dann Naito. er kam dann schon dahinter, ja, klar. Ist Ich halt die glaube, für Frage viele auch. Japan-Sekos ist das schon ein großer Ja, Name. natürlich, auf jeden Fall, das ist ein großer Name. Ist halt die Frage, ob er auf diesem Level unter diesen Ach so, Top-Top-Stars das halt meinst eben du? so viel Geld kassiert hat Kein oder so Plan, wie New viel Japan zahlt. Also, kommt es ja, sich dem das jetzt Yen nicht geht es ja mehr zumindest jetzt noch muss. nicht so gut, aber ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war. Naja, gut. Ich glaube, wir haben erstmal genug über Karat gesprochen. Als letztes schauen wir nochmal ganz kurz in Richtung Frankfurt den nächsten Samstag. Also jetzt nicht am 21., aber am 28. geht es da weiter. Und zwar wird die Unified World Wrestling Championship auf dem Spiel stehen. Ilya Blum gegen Bobby Ganz. Da nochmal ein lieber Gruß an den Kommentarschreiber Starf, GSK Starfighter, der sagt, denn Bobby Ganz ist ein Übergangsgegner und ich glaube, Julian, was anderes wird es auch nicht sein. Nein, bitte nicht. Ich war sehr schockiert, als ich gesehen habe, dass Bobby Ganz tatsächlich der am längsten amtierende WXW-Champion ist. Bis wir dann gesehen haben, wann es war. Und das war während der Corona-Pandemie so halb. Deswegen Kann man es vielleicht damit erklären? Dennis Kerstorlik gegen Amedeo. Ja, auch hier wäre ein Titelwechsel sehr überraschend. Ich denke, da wird es darauf hinauslaufen, dass es wahrscheinlich dann, ich würde tippen, in Dresden zu einem Titelmatch gegen Axel Tischer kommen wird. Könnte ich mir vorstellen. Und dann in Leipzig wird es dann vielleicht Tischer gegen Mudo geben, um den Titel oder nicht um den Titel, wird man dann sehen. Ja, ja, Dresden ist ja die erste Show von den beiden, genau, Leipzig danach. Leipzig. Ja, würde ich sehen. Also hier auf jeden Fall Titelverteidigung. Und ich glaube, wie du schon sagtest, Tischer wird wahrscheinlich auch nochmal ein Name sein Richtung Shotgun-Titel. Und je nachdem, was man halt wirklich mit der Shotgun-Show auch vorhat, vielleicht auch was Wiederkehrendes und einer, der das Format dann auch so ein bisschen mitträgt mit seinem großen Namen und Einfluss. Ja. Jay Nero gegen Lil Mars, die war schon mal, ich glaube, ja, im Herbst da. Beim Herbstfestival. Für ein einziges Match war sie da. Und auch nicht bei einer Hauptshow, oder? Nee, bei Inner Circle war sie da. Ja, ne? Irgendwie so. Ja. Aber wurde groß angekündigt. Also der Name war angekündigt. Naja, aber die war ganz, ganz cool. Wird natürlich nicht gewinnen gegen Jay Nero. Das wäre überraschend zumindest. Und Alex Duke in dem einzigen Match von den vier, was jetzt auf der Website angekündigt wurde, es gibt jetzt aber seit heute noch ein paar mehr, da gehen wir gleich drauf ein. Alex Duke gegen Katsuya Murashima, da könnte ich mir beides vorstellen, aber ich glaube, dass Duke hier nicht ganz fair und square gewinnen wird. Ja, aber ein Sieg wäre trotzdem für die Gruppe rund um Jay Nero mal was ganz Gutes, deswegen meinetwegen bei unfairen Eingriff, genau. Meinetwegen unfairen Sieg mit Eingriff. Wäre auch ganz cool. Murashima wäre auch ein Gegner, den ich mir als Fädengegner ganz gut vorstellen könnte. Also, auf jeden Fall. Oder? Ja, doch. Gerne. Ja. Hat man auch direkt was für Katsuya Murashima. Also, finde ich gut. So, heute dann. Planet Gojira gegen den Cowboy um die Titel. Ja, eigentlich haben wir jetzt drei Titelmatches, die alle. Wo ein Titelwechsel meines Erachtens sehr unwahrscheinlich ist, oder? Würde ich so mitgehen. Also, dann die Gojira werden den Titel jetzt auch erstmal eine Zeit lang halten. Ach, mit Schlumpf hat 30er gemeint. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, Papa Schlumpf wäre in Anlehnung an den Manager. Ja, genau. Und Shotgun und World Championship wechselt ja auch auf keinen Fall. Nein, also, sehe ich jetzt auch nicht. Ja. Also, Amedeo kann ich mir vielleicht als Ander eigentlich auch nicht. Also, da muss ich das mit Tischer nicht kommen, jetzt. Nein, ja, nicht jetzt, wo Dulnik und Tischer die Story haben. Nein, das wird in die Storys nicht reinpassen. Und für Blum jetzt den Titel schon zu verlieren, also nein, auf gar keinen Fall. Hm. Ich weiß ja nicht, es ist halt eine in der Butch Cup, also ich denke schon, dass das Match, also dass die Show zu sehen sein wird. Ansonsten hätte ich da gar nicht groß drüber gesprochen, aber ich gehe jetzt schon davon aus, deswegen machen wir das jetzt. Kann ich gar nicht sagen, ehrlicherweise. Weil weiß ich auch nicht, aber wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir nochmal einen Podcast machen. Ist ja auch okay. Mein Gott, ich rede so gerne mit dir. Hm. Schleimer. Dann haben wir ein 3 gegen 3 Match, The Grind und Soltan, wie gesagt, die sind so ein bisschen aneinander geraten, Backstage, gerade in der Shotgun-Folge. Du hast das noch nicht gesehen, du kennst doch die Ankündigung nicht, ne? Nee, ich habe bisher Shotgun noch nicht gesehen, also okay, keine Chance. Dann nenn mal drei Namen, die ganz zufällig zusammengestellt werden, die Gegner sein könnten. Von wem? Von The Grind und Soltan? Ja. Boah. Richtig, Metehan, Ahura und Peter Tihani. Okay, ja. Ja. Das ist wirklich gewürfelt, oder? Ja, ich sag's ja, das ist, also, ich meine, Tihani und Ahura, okay, sind jetzt beide irgendwie Faces, aber Metehan, der hat gerade mit Rambo irgendwie seinen Tick, die haben einen Namen gegeben, dann... Ja. Mach halt Mitte an Rambo Ahura und schon hast du... Ich meine, vielleicht ist Rambo nicht da, aber... Ja. Alle drei lang und dürr. Ja, okay. Ja, okay, nee, das ist eine merkwürdige Ansetzung, aber okay. Ja, Meteoran ausbuhen und Peter anfeuern. Ja, genau. Dann Match, was dir gefallen wird, Julian. Jetzt bin ich gespannt. Nordino gegen Dieter Schwarz. Boah, ich muss nach Frankfurt. Für wen bist du denn? Ich bin für ein 60 Minuten Time Limit Draw. Ja, genau, das sind, glaube ich, die Matches, die angekündigt wurden jetzt für die Frankfurt Show. Ich hoffe, ich habe jetzt keins übersehen, aber es waren ja auch 7 Matches. Ich glaube, viel mehr wird da halt auch nicht passieren. Also Dieter Schwarz, wie gesagt, war genervt von CSI. Der möchte keine Leute, die Spaß haben im Wrestling. Kann ich verstehen, ich möchte auch keinen Spaß haben im Wrestling. Deswegen bin ich auch immer so negativ. So wird nämlich ein Schuh draus. So. Ja, das war's dann, glaube ich, auch für heute. Ich grüße nochmal den Daredevil, der zwar heute nicht live dabei war, aber unter den Review von Nacht 3 schrieb: Danke für die schnelle Besprechung nach den Shows. Ich wollte eigentlich immer dabei sein, aber aus Gründen bin ich immer eingeschlafen. Ja, der Grund heißt Julian. Hi. Deswegen überlasse ich dir auch die letzten Worte für heute. Ich sage danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen an alle, die auch im Chat dabei waren. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, haltet die Augen offen. Wir sind, wenn wir Podcast machen, ist das donnerstags gegen 7:45 zur besten Sendezeit. Und es wird Genau, natürlich donnerstags auch sind wir ja immer rechtzeitig live. angekündigt. Genau, wir kündigen es, naja, rechtzeitig, aber wir kündigen es zumindest über Social Media inzwischen an. Hast du Handy geschrieben heute? Ich habe Henny gestern, während Dynamite schreiben, habe ich ihr geschrieben. So Hervorragend. wie man es macht, um 2:30 Uhr mitten in der Nacht, weil ich da zufällig dran gedacht habe. Aber ich habe ihr geschrieben und es sollte eine Ankündigung gekommen sein. Ansonsten war ich nicht schuld, möchte ich an dieser Stelle betonen. So, genug interner von Wrestling Infos noch verraten. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Lasst uns Kommentare da gerne auch negativ, da gehen wir drauf ein und versuchen uns auch zu erklären. Genau, ansonsten schaut gerne Indie-Promotions, unterstützt Indie-Wrestling. Es macht wahnsinnig viel Spaß, auch wenn man immer das Haar in der Suppe findet. Das soll es von mir gewesen sein, Julian. Ich übergebe nochmal an dich. Ja, aber man sucht ja auch aktiv nach diesem Haar in der Suppe, von daher. Und wenn man was findet, dann gibt es ja auch immer noch was, was man besser machen kann. Ist ja auch eine schöne Sache. Ich grüße noch, ich habe auch die Spotify-Kommentare gecheckt. Die gibt es tatsächlich auch. Es gibt Spotify-Kommentare unter Podcasts. War mir auch jetzt Okay. noch nicht so lange bekannt. Da hat, ist jetzt schon ein bisschen länger her, vor 2 Wochen der Tim was drunter geschrieben. Und zwar war der auch nicht ganz so, ja, nicht ganz so begeistert von der Karat-Ansetzung. Ist halt auch voll im Karat gewesen, als er diesen Kommentar geschrieben hat. Verspürt nur wenig Vorfreude, Fly-Ins sind eher langweilig und eher uninteressant für ihn. Und die waren genau das, was es in den letzten Jahren genau so interessant und spannend gemacht haben. Also vielleicht sind nicht nur wir beide die einzigen, die so negativ gewesen sind. Ne? Auch von Es der gibt anderen drei in Perspektive. Deutschland. Ja, es gibt drei, die es ein bisschen kritischer gesehen haben. Nein. Also ne, aus dem Punkt auch nochmal, schreibt uns gerne Kommentare. Wir versuchen auf allen möglichen Plattformen, die irgendwie einzufangen, aber es sind auch wirklich echt viele Plattformen geworden. Das ist YouTube-Forum, Startseite, Spotify und Twitch und Boah. überhaupt. Leute, ganz ehrlich, geht bitte auf YouTube und also bevor ihr bei Spotify oder so reinballert, schreibt, ey, ich bin schon froh, dass ich regelmäßig zumindest auf Startseite bei YouTube gucke. Das übersehen wir sonst. Also geht auf YouTube kurz, ihr müsst es ja gar nicht groß angucken, aber schreibt euch da den Kommentar, dann gehen wir gerne drauf ein. Ich kann Oder nicht schreibt uns eine versprechen. E-Mail. Auch das könnt ihr bei uns auf der Oder ein Seite. Fax, ja. Ruft Ben an, die Nummer steht im Impressum. So, Oder ja, so. ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich alles gesagt für den heutigen Abend. Ich freue mich auf die nächste Sitzung, wann auch immer die sein wird. Bestimmt dann rund um die Vor Ostdeutschland Dresden-Leipzig Shows. auf Ne? jeden Ja, Fall. genau, Ja. denke ich auch, dass wir uns da nochmal hören, sprechen, was hier passiert ist bei der Revenge Show. Mal gucken, ob am Tag drauf nach Frankfurt, am 29. in Erfurt, irgendwas Spannendes passieren wird. Dafür sind jetzt auch schon ein paar Sachen angekündigt, aber ich sehe jetzt da noch nicht ganz so viel Stories aus diesen Matches, deswegen, Es ist ja. auch einfach eine Wheel of Wrestling Live-Show, Genau, die also besprechen wir das, nicht. genau, nee. Ja, hat auch für die Stories noch nicht ganz so viel Null. Mehrwert. Brieftaube, Großbrief, genau, auch das gerne gesehen. Großbrief an David ist immer so eine Sache, Kommt kommt nicht an. nicht an, deswegen, naja. Gut, ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Danke, David, für deine hervorragende Moderation. Ich würde dir die Hand geben, Gerne. aber ich komme nicht dran. Mach mal durch den Rahmen durch, genau. Ja, können wir morgen nachholen, morgen sehen wir uns ja. Sehr gut, ja, ich freue mich drauf. Und ich freue mich Ihr seht's auch. nicht, aber ja. Vielleicht ja doch so ein bisschen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und wir sehen uns dann wieder auf der Westside.